Am Abend, Tag und in der Nacht, Sprechfunk mit Captain Kirk Kuttnerms. Und sprich bitte ins Mikrofon. Aber gut, ne? War ja ungefähr so in der Reihenfolge. Ja, da war echt, du bist echt, du kannst ja richtig Trailer covern. Ey, ich hab dieses, ja? diesen Trailer so oft gehört. Schönes Hemd übrigens. Stimmt nicht. War eine Lüge. Was stimmt nicht? Das mit dem Hemd. Du siehst echt aus, als ob du morgen nach Mallorca fliegst. Wieso Mallorca? Das ist eine russische U-Boot-Truppe sind denn. Die Atom-U-Boote nehmen. Nee, ist klar. Oder? Findest du nicht? Doch, das ist schick. Ja? Der rote Matrose besiegt den Jumkin-Stoff. Immer locker. There's a destination, a little up the road from the habitations of the towns we know. A place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone. Bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Where's that? I got two turntables and a microphone. Where's that? I got two turntables and a microphone. Where's that? That was a good drum break. Pick yourself up off the side of the road with the elevator balls and your whiplash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast, the demand get worse. Where's that? I got two turntables and a microphone. Where's that? What about those who swing both ways, AC/DCs? Let's make it out, baby. Das war nicht Beck. Der, du bescheißt wieder. Du sattelst dich. Das war erst Beck und dann. Na, aber doch, zum Schluss jetzt. Oh, wow, oh, oh, das warst du. Das habe ich gesehen. Ja, er macht das aber irgendwie. Auch. Du spiel nochmal zurück. Er macht das erst und ich habe es nachgemacht. Ja, er macht das. Er macht das. Das ist unbenommen, aber trotzdem. Warte mal, wie kriegen wir das hier zurückgespult? Ja, mal sehen. So, jetzt, oder? Siehst du? Das nenne ich mit fremden Federn schmücken. Ja. Apropos, apropos mit Federn schmücken, ist das wirklich so ein U-Boot-Fahrer-Unterhemd? Ja. Was du anhast? Hm? Ist echt so ein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sieht doch toll aus. Warte, die bringt dich. Mach dich total jung, Jürgen. Mach du mal. Also so ungefähr. Vielen Dank, du Sack, ja. Mach doch 23 die, Jahre. Nee, aber stell doch auch die Schulterpartien schön raus. Also oder? Jünger, meinte ich. Oder? Ja, na, du kannst dir sowas leisten. Du hast ja Oberarm, ja? Ich ja nicht. Und dann. Hat mit denen gleich die Unterarme los, oder wie? Na, ich meine, du hast einen gewissen Oberarmumfang. Und dann ist auch das macht auch voll breit, oder? Sag mal, das habe ich jetzt nicht geguckt. Also groß, ja, groß macht's nicht, muss ich sagen. Groß macht's nicht. Weil du den Kopf immer schief hältst. Ja, versuch's mal mit Längs. Längsstreifen sollen groß machen. Na, ich muss mich aber entscheiden für lang oder breit. Ja, dann bleib breit, meine ich. Ja. Ey, guck mal, eigentlich nennt man ja keinen, hi Johnny, eigentlich nennt man ja keinen Mann über 30 süß, doch für dich fällt uns einfach nichts Besseres ein. Und warum kriegst du diese Briefe? Ja, weil die bei mir, glaube ich, in Newton-Händen sind, dass du nicht durchdrehst. Ich beantworte die Post deswegen nicht, weil sie alle bei Jürgen einfach. Nee, es ist ja auch relativ einfach, es ist anonym. Weil wir sind nicht blond, blauäugig, vollbusig, langbeinig und 90, 60, 90. Ja, dann. Also vom Alter her wäre das jetzt. Drei Leute, 90, ja, 60, 90. Allein schon das Alter. Ja, Anna, dann ist das ja sowieso. Ja. Schreibt man ja selbst. Mann, du. Was machst du nächsten Sonntag? Weltallee 42 ohne dich. Ich habe schon ein tolles Thema für die Sendung. Und zwar können die Hörer und Hörerinnen dann endlich mal anrufen und sagen, was sie an dir doof finden. Nein, wir haben ein ganz tolles Thema. Doch, über Peinlichkeiten, wenn wir nämlich reden. Peinlichkeiten? Über Sachen, die peinlich sind und warum. Also, wer sind wir? Na, ich und meine Hörer und Hörerinnen. Ach so. Ja. Also macht man natürlich eigentlich umgekehrt. Nö, ich wollte die Hörerinnen und Hörer und. Bisschen eifersüchteln. Ja. Na, unsere Hörerinnen und Hörer. Ah ja. Und wird natürlich schon ein bisschen doof. Können wir nicht telefonieren? Mal locker gibt's doch Telefon, ne? Ja, dann musst du mich. Dann muss ich zeitmäßig hin und her rechnen und dann rufe ich dich an und dann rufst du mich an. Ach stimmt, du bist ja ganz weit weg. Ja? Ja. Na, ich rufe dich an, wird ja sonst zu teuer für ja, dich. Ja, schön. Oder gibst du mir ein Funktelefon? Mann, ich wollte, irgendwie hatte ich glaube ich eine Frage und jetzt habe ich die wieder vergessen. Ach doch, was mir vorhin aufgefallen ist bei, wie oft spielst du maximal so in Titel so hintereinander, in wie vielen Sendungen? Ist mir bei Garbage aufgefallen. Gibt's keine Regel. Stupid Girl. Ich denke immer, habe ich den oft gespielt, ja, ne? Mhm. Aber heute habe ich Happy When It Rains gespielt. Ja, gut, oder ditte. Ich weiß nicht, manche Sachen tauchen oft auf, weil die mir dann immer wieder in die Hände fallen, wenn ich so die Sendung zusammenstelle. Und dann denke ich so, Mann, habe ich wieder Lust drauf. Und das Blöde ist ja, also ich habe es mir irgendwann angewöhnt, die Sachen mehr zu spielen, weil man nämlich, man denkt so, das spiele ich andauernd, aber das heißt ja nur einmal die Woche, einmal am Tag. Und das ja. ist ja nicht andauernd, sondern eigentlich bei vielen Stücken viel zu wenig. Deswegen kann man ein Stück ruhig öfter spielen, finde ich. Mhm. Also Alben spiele ich viel zu wenig, finde ich. Wie viele Musiken spielst du in einer Sendung, weißt du nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel sind denn das? Ja, weiß ich auch nicht, frag mich. 3 Minuten, es wären 10 Stück, eine halbe Stunde, davon ist die Hälfte Gelaber, sind 5 Stück. Nee, 6, 7, 8 schafft man schon, ne? 8, 16, 16, 32. Hm. Zwischen 30 und 40 Stücke. Zwischen 20 und 40. Zwischen 15 und 50, so. Ja, ich auch. Also als ich die Tokotronic-Sendung gemacht habe, 1,5 Stunden Tokotronic. Da bist du dann schon knapp geworden, oder? Ja, die Stücke sind ja immer nur 1,5 Minuten, deswegen. Wie viele Stücke spielst denn du im Blue Moon zum Beispiel? Da spielt man extrem wenig. Globe. Naja, nee, sind schon sicher so 12 oder 15. Das ist aber sind ist auch eine Stunden. Echt total interessante Frage. Wie bist du darauf gekommen? Sind ja auch 3 Stunden. Das ist jetzt auch gerade ein hochinteressantes Gespräch. Ja, wie seid ihr eigentlich mit euren Bandnamen gekommen? Genau. Und Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ja, das ist auch eine gute Frage. Wann hatten wir eigentlich das erste Mal so engeren Körperkontakt? Wir? Ja. Das war, glaube ich, immer sendungsbedingt. Ja, ne? Oder? Stimmt, vorher so privat. Aber da war der Kontakt ja nicht so eng, weil wir haben ja dann an der Leperstraße angefangen und dann gab's ja die... Ach stimmt, da habe ich dann irgendwann mal... Freaks, die im Selbstfahrerstudio gesessen haben, das war auf der anderen Seite vom Redaktion. Genau, stimmt, die haben damals ja schon immer hintereinander. Ja. Und da habe ich dann irgendwann mal rumgeschleimt und habe dir gesagt, dass ich dich ja echt gut finde. Ja, aber das ist voll an mir abgeprallt. Ja, nee, das ist mir damals schon aufgefallen. Ja? Mit Komplimenten mega gehe ich zu... Fischen zu haben. Stimmt, ich habe deswegen habe ich nämlich deine Sendung öfter gehört als die von anderen Kollegen, weil ich die immer gehört habe, wenn ich nach Hause gefahren bin. Und deswegen kenne ich den Sprechfunk von Anfang an. Ja. Sogar die grandiosen ersten Expertengespräche, die ja jetzt in einem Buch nachzulesen sind. Johnny, du kriegst gleich inne. Oh Mann, ich bin heute wieder nicht so drauf, glaube ich, oder? Au, au, au, au. Und heute außerdem sind ja Europameister. Siehst du, da sind schon wieder Europameisterschaften im Fernsehen. Ich wundere mich, warum ist die ganze Zeit da Fußball? Guck mal, der ist 33. Oh, das sieht doch wieder eher aus wie türkisches Fernsehen. Nee, ist erstet. Ja, das ist insofern türkisches Fernsehen, als dass die mitspielen. Ja. Ach ja, sind Türken, war, oder? Spielen da die Türken? Gegen Kroatien? Gegen andere. Aber auch eher südländisch anmutende Menschen. Au, au, au. Oh, der Typ ist gleich wieder Ärger. Oh. Oi! Und immer noch 0-0. Mann, geh doch ran! Ach, na nimm doch! Nee, jetzt noch nicht. Er hat den Ball. Ich bin ja. Und schieß ihn weg! Oh, ja. Schön vom Tor weggebracht, den Ball, der Torwart. Ja, praktisch für ihn. Mit einem einzigen Schuss. Der geht aus. Schön. Oh, und gesperrt. Gesperrt ach, ohne Ball. Ach, Sau. Und jetzt. Siehst du? Ach, der dreckige Ball voll gegen das schöne Kennenplakat gegen die Junge, Ballert. Junge. Na, die wollen bestimmt ihr Geld wieder haben. Na, wieso? Dann ist ja der Schriftzug länger im Bild. Fujifilming Opel. Mal kicken, Event. Sag mal, seit wann darf man denn da mit Händen so den anderen anfassen? Mit Hand darf man ja auf keinen Fall. Na, beim Einwurf doch. Nee. Guck, hat der doch gemacht. Ja, da darf man, stimmen. Schon wieder, guck mal die Sachen an sich rum. Sag mal, was ist denn für ein Spiel? Ach, guck mal, sag mal, halten die den fest? Sag mal, ey. Machen die den anderen? Hört doch mal, Kinder, schieß doch. Tritt doch mal in den Fernseher, Johnny. Sag mal, merken die denn nichts mehr? Wenn der nicht so groß und schwer wäre, hätte ich den schon längst rausgeschmissen. Sagen. Ach Gott, jetzt muss ich hier 3 Stunden lang Fußball gehen. Wie so lange dauert ja so ein Spiel nicht? Nee, ich mach aus. Ja. Du bist nicht drauf? Ich hatte eine nette Sendung, finde ich. War du, Donny, das war wieder eine tolle Sendung. Du, Jörg, die war, hat mir gut gefallen. Du, die war richtig, ja, die war richtig klasse. Die hatte wieder Biss heute. Findest du, ja. Ja, aber auch vom Atmosphärischen, von der Stimmung her. Puh, echt. Echt? Ja, du, also das war wieder ein Soundgarden am Dienstag, wie man ihn wirklich nur am Dienstag zu hören kriegt. Findest du eigentlich auch, dass der dann auch so dem Namen gerechter wird, so Soundgarden? Also, ja, ja, auch gerade auch am Dienstag. Das ist Englisch, ich kann es kurz übersetzen für dich. Garden ist Garten. Garden, ja. Hey, kann man schönen Spruch hier lesen. Wenn du so... Ich überlege gerade, ob ich in Englisch bringen soll oder ein deutsches... Nee, bring mal auf Englisch. Nein, das kommt aber bei mir mal so Pigeon-mäßig. Ist ja egal. If you look for sympathy, you can find it between shit and syphilis in the dictionary. Ja. Hm. Nee, ist schon lustig. War in Deutsch vielleicht doch besser? Ja, mal. Naja, du lookst ja nicht for sympathy. Dir fliegt die ja so zu, ja? Und Menschen wie ich sind eben auf irgendwo zwischen Scheiße und Syphilis verwiesen und sträuchen darum, immer auf der Suche nach Sympathie. Hast du den als Autoaufkleber? Nee, hab ich nicht als Autoaufkleber. Ich konnte in einem Buch gelesen. Ach, in einem Dictionary. Was liest denn du für Bücher? Nee, nicht in einem Dictionary. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Buch heißt. Ah, toll. Irgendwas mit Barrel. Barrel. Barrel. Looking down the barrel of a gun. Johnny, kannst du mir noch einen Moment, hast du einen Moment Zeit? Ich will mir bloß mal bestätigen lassen, dass ich total sympathisch bin. Hallo, wer bist denn du? Hallöchen, hier ist Mike. Mike, könntest du mir mal kurz mal bestätigen, dass ich sympathisch bin? Ich brauch das jetzt, um mich mal ein bisschen aufzubauen. Aber sicher doch. Du bist ein ganz sympathischer. Naja, du kannst ja ein bisschen unterfüttern irgendwie. Ich glaub, echt, war, oder? Hey, die Hörer. Hey, was macht denn jemand sympathisch? Was macht jemand sympathisch? Na, du kannst mal fragen. Das war nicht ich, das war Johnny, der gefragt hat. Er hat ja auch nur du gesagt, hat dich ja nicht beim Namen genannt. Ja, aber die Ansprechhaltung war so, wie wenn er mich meinte, das höre ich. Ja, die war nämlich so voller Hingabe, mit Blick nach oben. Ja? Wenn, ja. Mit dir reden sie dann doch, glaube ich, direkter irgendwie. Also mehr kumpelmäßig, ja. Ja, ich bin halt mehr so ein Typ wie die Hörer auch. Ja. Ja, na und ich bin eher so wie so ein, wie ein Honecker-Bild an der Wand oder wie Gott oder irgend sowas. Wie Gott? Ja. Mein Gott. Siehst du, die nennen dich sogar schon so. Nee, nee, nicht mein Gott, hä? Ja? Ja. Das wollen wir mal die besitzanzeigenden Fürwörter. Ja, genau, um die. Naja. Gut, dann bin ich beruhigt, dass ich sympathisch bin. Ja. Oder da regnet's. Johnny kickt in seiner Verzweiflung Fußball. Oh, da gießt's jetzt wie richtig. Steht's eigentlich? Wie steht's? 0-1 sehe ich gerade. Türkei gegen HRV. Wer ist denn HRV? Kroatien. Wieso heißen die HRV? Keine Ahnung. Klingt ja völlig unkroatisch, oder? Wieso, wenn du Ruf sagst? Dann klingst du mir ein bisschen kroatischer. Also Kroatien führt mit 1-0 gegen die Türkei. 87 zu 41. 41. Ja. Nee, jetzt musst du teilen. Hey, jetzt holen die Kroaten aber auf, du. Die schießen ja ein Tor nach dem anderen. 49, ja, 50 musst du teilen, Tore. Da war die Wurzel, 68. Und schon haben wir den Prozess. Na, ja. Das ist ein vernünftiges Ergebnis. Oh, so, jetzt gießt's aber doch. Denn da, wie waren, hallo Anrufer? Hallo. Wie heißt denn du? Mike, dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Jo, alles klar. Du hast mich echt aufgebaut. Gute, ja? Alles klar. Jetzt sitze ich hier wieder wie ein Zaunkönig hinter meinem Mikrofon. Tschüss. Sound-König. Ja. Auch nicht schlecht, ne? So ausgerufte ja, Wortspiele. So Soundgarden ist, der ist ja mehr so... Soundkönig am Dienstag. Soundgarden ist ja mehr eine Sendung, wo wir so hier und da kleine Pflänzchen der... Der Klänge pflanzen. Kleine grüne Bänder der Sympathie. Kleine Goldkanten. Baum und Strauch binden. Und sagen, wir sind der Frühling von der Deutschen Bank. Ey, sag mal, in Zeiten, wo selbst Banken mit irgendwelchen blöden Sprüchen werben, was will man da eigentlich noch machen? Was habe ich letztens gelesen? Ich weiß nicht, ob es Deutsche Bank oder ganz egal, irgend so ein Blödsinn, wo also eine von diesen typischen Wortsteigerungen, so je schneller, desto clever. Kennst du so eine ganz schlimmen ja. Sachen. So ähnlich heißt es auch. Oder je Sparkonto, desto klüger oder keine Ahnung. Unglaublich schlimm. Also und, ja, wollte ich nochmal kurz einfügen. Ah ja, das hast du aber gut eingefügt. Das ist irgendwie ja nicht, ragt nicht ja, drauf. Ja, nee, war unvorbereitet, deswegen also grammatikalisch genauso schlecht wie die Welt. Aber ist okay. Johnny, dann danke ich dir erstmal für deine großartige Anwesenheit. Ja. Geschafft hat, die ersten bitteren 18 Minuten hier zu überbrücken. Da kann dir jetzt aber auch nicht weiterhelfen, ja? Muss noch arbeiten. Ist ja auch okay. Und okay. Das ist ja auch so eine Art Klimakammer hier, um den Übergang leichter zu gestalten. So eine Druckkammer. Klimakammer? Nee, Druckkammer. Wie heißt denn das so quarantänemäßig, ja? Klimakammer, das merke ich mir. Wieso? Du bist ja mehr so ein Newcomer. Tschüss, Johnny. Spielst du kein Lied für mich? Doch. Nee, aber nee, nicht direkt, aber Flying Lizards ist doch schön, oder? Ja, Flying Lizards ist klasse. Ciao. Summertime Blues. Tschüss, Johnny. The best things in life are free. But you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love gives me such a thrill. But your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Just give da ich jetzt hier irgendwie sowieso den falschen Titel eingelegt habe und sehe, dass das Fußballspiel in eine Schlägerei auszuarten droht, bei strömendem Regen, bietet sich von Affenhitze, bietet sich ja an, hier EM aktuell zu machen. Genau, 22:22 in der Gruppe D spielten Türkei gegen Kroatien, Ergebnis 0:1. Sport ausführlich später. Und jetzt? Nichts. Janusz, das war deine Ansage? Das war alles, ja. Ist ja prima. Gott, was sind wir aktuell, war, oder? Ja? Voll auf dem Höhe des Niveaus eines Fernsehzuschauers. Prima, das kann einem, glaube ich, hier nur in der Sendung passieren. Und die Sendung, ach, liegt der echt drinne? Die heißt so. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Dann wollen wir aber, wenn dann richtig. EM aktuell. Und schon ist jetzt 22:23 und steht immer noch 1:0 für Kroatien gegen Türkei. An dem Spielstand wird sich nicht mehr allzu viel verändern, weil das Spiel bereits schon beendet ist. Nehmen Sie jetzt eine möglichst bequeme Haltung ein. Lockern Sie die Anspannungen in Ihren Armen und Beinen. Entspannen Sie sich, so gut es Ihnen möglich ist. Ballen Sie jetzt Ihre rechte Hand zu einer Faust, verstärken Sie langsam, aber stetig den Druck, die Faust wird immer härter, fühlen Sie die Spannung in Ihrer rechten Hand, im rechten Unterarm. Und nun entspannen Sie, lassen Sie die Finger Ihrer rechten Hand locker, und erleben Sie das angenehme Gefühl, lassen Sie alle Spannung los und spüren Sie, wie die Entspannung sich in Ihrem Arm und im übrigen Körper ausbreitet. Nun machen Sie das Gleiche mit Ihrer linken Hand, ballen Sie die linke Hand zu einer Faust, während der restliche Körper entspannt bleibt, ballen Sie die Faust fester und fühlen Sie den Druck. Und entspannen Sie, spüren und genießen Sie den Unterschied. Nun ballen Sie beide Hände zu Fäusten, verstärken Sie den Druck. Die Finger werden hart, die Unterarme sind fest gespannt, spüren Sie den Druck. Und nun entspannen Sie. Ey Kinder, macht mal schön mit, ich mach das ja nicht zum Spaß, ja? Ihr denkt wieder, da hat er wieder eine Schwass in die Platte gelegt. Ist nicht, sondern das ist direkt im Interesse eurer unmittelbaren Gesundheit. Ihre Hände und Arme. Nun heben Sie Ihre Unterarme und ziehen Sie die Arme näher zum Körper hin. Spannen Sie die Muskeln in den Armen, verstärken Sie den Druck und achten Sie auf die Spannungsgefühle. Nun lassen Sie Ihre Arme wieder locker, entspannen Sie und erleben Sie den Unterschied. Lassen Sie die Entspannung sich weiter ausbreiten. Noch einmal heben Sie Ihre Unterarme, ziehen Sie die Arme zum Körper und spannen Sie die Muskeln, halten Sie die Spannung fest und erleben Sie den Druck. Lösen Sie die Anspannung, indem Sie die Arme wieder locker fallen lassen. Entspannen Sie. It smells like hell inside here. Too thick to clear your ears. Oh, yeah. I am being led. Just try not to cry. Not to hide. Sonny, listen how. I bought a handgun made out of bust. I bought a hole in the side of a wild ass. I'm in the wheel of Papa's strain. And I took aim at his intestines. I see something's moving out there. Can't you see the like fear on here, too close to revere, to make out what I'm asking for. Ja, 22.29 Uhr. Kurzinfo. Unglück. Bei einer Explosion in der Moskauer U-Bahn sind am Abend 3 Menschen getötet und 5 weitere schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelte, war zunächst nicht klar. Vertragsschluss. In Bayern haben Arbeitgeber, Gewerkschaften und Landesregierung am Abend einen Beschäftigungspakt geschlossen. Die Arbeitslosigkeit soll bis zum Jahr 2000 halbiert werden, hieß es. Bayern hat mit derzeit 6,3% die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland. Schließzeiten. Die Geschäfte in Deutschland sollen laut einem Beschluss der Unionsfraktion im Bundestag werktags künftig bis 20 Uhr und an den Samstagen bis 16 Uhr geöffnet bleiben. Außerdem sollen das Nacht- und Sonntag-Backverbot abgeschafft werden. SPD und Gewerkschaften lehnen die Neuregelung entschieden ab. Abrüstung. Frankreich hat heute in der Nähe der Stadt Nancy mit dem Abbau seiner Atomraketen ARDIS begonnen. Die Zerstörung der knapp 50 Boden-Boden-Raketen soll bis zum Sommer 97 abgeschlossen sein. Schuldspruch. Das Landgericht Cottbus hat 4 Jugendliche wegen Gefangenenmeuterei und Körperverletzung zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt. Die vorbestraften Angeklagten müssen zwischen 15 Monaten sowie 4 Jahren und 10 Monaten wieder hinter Gitter. Sie waren im August 95 an der Gefängnisrevolte in der Jugendhaftanstalt Luckau beteiligt. Sport. Fußball. In der Europameisterschaft in England siegte Kroatien über die Türkei mit 1:0. Italien bezwang Russland mit 2:1. Wetter. In dieser Nacht örtlich Gewitter, Temperaturen im Fritz-Radl-Land nur noch 15 bis 19 Grad. Verkehr. Autobahn A10 von Kreuz Schönefeld in Richtung Dreieck Drewitz zwischen Ludwigsfelde und dem Dreieck Drewitz. Sperrung des rechten Fahrstreifens nach einem Unfall. A24 Richtung Berlin. 2 Kilometer Stau zwischen Neuruppin und Fährberlin nach Unfall im Baustellenbereich. Und Vollsperrung der B2 in Bernau wegen Bauarbeiten. Umleitung hier ausgeschildert. Das war's. Fritz präsentiert. Tiny Teeny Fritz Party. Nur für Teenies und Gleichaltrige. Jeden Sonntag ab 16 Uhr im Lindenpark Potsdam. Die Tiny Teeny Fritz Party. Fritz-DJ Frank Manzer legt auf und ihr hebt ab. Die Tiny Teeny Fritz Party. Und die ersten 100 Teenies bekommen eine CD. Einfach so. Die Tiny Teeny Fritz Party. Jeden Sonntag ab 16 Uhr im Lindenpark. Kommt ihr hin, seid ihr drin. Mit Fritz. Aber manchmal bin ich ja voll schnell, ey. 2:30. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das ist, der Fly, das ist jetzt der Flying Lizard Song, den ich eigentlich spielen wollte, Summertime Blues. Dollar. Every time I call my baby, try to get a date. My boss says, nowadays, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. My mama papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use the car 'cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Congressman, and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Bisschen unspektakulär zu Ende. Na, aber zum letzten Sprechfunk für 4 Wochen. Und da eine Hitze, ey. Tag, hallo. Ah, ach so, dann sag mal die Telefonnummer 74 81 110 in Potsdam. Da kann man dann hier anrufen und dann wäre schön, wenn wir jetzt als erstes wieder nochmal plastische Stimmungsberichte, wie die Situation draußen im Lande ist. Das interessiert mich ja doch auch immer brennend. Man ist ja immer in aller Regel auf die elektronischen Medien, auf Radio, Fernsehen oder auf Zeitungen angewiesen, um zu sehen, beispielsweise, wie die Parlamentswahlen in Russland aussehen. Aber so weit muss man jetzt ja nicht gehen, sondern mich würde auch interessieren, wie es jetzt in Berlin und Brandenburg quasi aussieht, in den Wohnzimmern, ja, wo die Schrankwände aufgestellt sind um, sagen wir mal, 22.37 Uhr. Hallo? Hallo? Ja, und die mentale Verfassung eben. Tag, wer bist denn du? Ronny. Ronny. Hm? Sag mal, du machst jetzt halt doch den Eindruck, wie wenn ich dich quasi auf der Straße angesprochen hätte. Ja. Und jetzt siehst du ein bisschen ratlos aus und hast schon den Satz, ich bin auch nicht von hier parat, egal welche Frage jetzt von mir kommt. Das stimmt. Ja. Naja, gut, Ronny. Stell doch mal deine Frage so. Meine Frage soll ich stellen? Na, ich würde jetzt versuchen mal um... stell dir mal vor, du bist jetzt quasi, sagen wir mal zum Beispiel, Thomas Roth in Moskau. Gut. Ja, du bist jetzt ARD-Korrespondent an eben der Brennpunkte dieser Welt. Hm? Ja? Und wo bist denn du jetzt aber in Wirklichkeit? In Wirklichkeit? Ja, in unserer Wirklichkeit. Es gibt ja so viele verschiedene Wirklichkeiten, man kommt ja mal völlig durcheinander. Aber jetzt nehmen wir mal die unmittelbare Wirklichkeit. Die sieht ja aus, dass du jetzt mit mir telefonierst. Hm? Ja, dass du mich für verdammt sympathisch hältst. Ja. Dass du meine Telefonnummer kennst, 7481 110 in Potsdam. Dass du weißt, dass die Sendung Sprechfunk heißt, dass das Ganze hier bei Fritz stattfindet. Also so diese Welt jetzt, ja? Hm? Ja, ich habe dir jetzt quasi meine Welt beschrieben. Telefonnummer, Sender, Sendung, meinen Namen und meine hervorstechendste Charaktereigenschaft, ja? Hm? Und jetzt, wo befindest du dich? Also, ich bin in Teltow, bin Ronny und wunderschön anzusehen. Ronny, das interessiert jetzt glaube ich einen Dreck, ob du wunderschön anzusehen bist. Aber Teltow ist schon mal interessant. Kannst du das jetzt noch ein bisschen spezifizieren? Wie groß kann man sich denn Teltow vorstellen? Wie lange brauchst du jetzt von einem vom Ortseingangsschild zum Ortsausgangsschild zu Fuß? Oh. Ja, das ist ja zum Beispiel eine Frage, die einem, sagen wir mal, wenn man jetzt einen Bericht aus Moskau sieht zum Beispiel, ja? Da würde ja nie jetzt Thomas Roth oder wie die auch immer heißen mögen heutzutage, ja, würden ja nie sagen, wie lange man vom Ortseingangsschild Moskau bis zum Ortsausgangsschild Moskau zu Fuß braucht. Aber ich denke, das ist schon eine Frage, die den Menschen interessiert. Also oder mich zumindest. Und da rechne ich mich dann doch wieder den Menschen zu. Also eine Stunde müsste hinkommen. Eine Stunde ungefähr. Ja. Also man kann sagen, 5 Kilometer Durchmesser hat Teltow. Ja. Ja? Und jetzt vom Ortseingangsschild bis zu dem Ort, wo du dich befindest. Wie lange bräuchte man da ungefähr zu Fuß? Oh, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Also du wohnst mitten im Herzen Teltows. Ja. Im Zentrum. Hm? Und du könntest jetzt aber auch, sagen wir mal, Auskunft geben über die, vorherrschende industriell-landwirtschaftliche Struktur Teltows. Ja, sagen zum Beispiel, Teltow, seit langer Zeit lebt Teltow von der Leineweberei. Ja, Textilindustrie, ausgesprochen stark, 150-jährige Tradition, ja, frühe Weberstreiks in Teltow. Ja, dann aber Systemherrschaft und jetzt alles anders. Oh. Könntest du so sagen? Nö. Was könntest du dann zu Teltow sagen? Eine wundervolle Stadt, mit einem Kanal. Aber Ronny, jetzt, also der Nachsatz, okay, der macht es ein bisschen konkreter. Aber die ersten drei Worte von dir, eine wundervolle Stadt, die würde doch fast jeder sagen. Der irgendwo, und also da von daher wäre jetzt Teltow doch ganz schnell zu verwechseln mit Baden-Baden meinetwegen. Kastrop-Rauxel, Neuruppin. Gibt's da ein Kino? Ludwigsfelde. Gibt's da ein Kino? Hm? Hm. Und ein Gymnasium. Das du heimsuchst, nehme ich an. Wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Naja, weil sonst würde dir das überhaupt gar nicht einfallen. Weil du jetzt, glaube ich, mit überschießender Fantasie oder jetzt auch mit überschießender Faktenkenntnis, was deine Herkunftsstätte betrifft, nicht ausgerüstet bist. Gut. Ronny. Ja? Ich meine, du vertrittst jetzt die Sache der Teltower nicht besonders würdig. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie Mitglieder des Stadtrates oder meine Vertretung zuhören, die möchten natürlich enttäuscht sein von ihrem Ronny, auf den sie ja doch viele Hoffnungen gesetzt haben, dass er ihre Interessen im Radio endlich mal zu vertreten vermag. Na gut. Ronny, du darfst aber auch nicht gleich so einlenken. Du musst doch versuchen, Jägen zu halten. Reden, reden, reden, reden, reden. Radio. Wenn du was sagst, da kann man halt nicht widersprechen. Das ist so... Das ist schon richtig, aber du musst mir auch nicht widersprechen, sondern das würde schon ausreichen, wenn du jetzt Gedanken von mir einfach weiterführst, weiterträgst, Staffelstab übernimmst, verstehst du, und die olympische Flamme dieser Sendung am Lodern hältst. Mhm. oder sie erstmal so recht zum Lodern bringst, auch in Telto. Ja, kann ja aufrufen, dass noch mehr Telto anrufen sollen. Ronny. Wie Lars oder Siggi. Ne, Ena reicht, glaube ich, schon. Na gut, dann Lars. Du reichst. Ach so. Ja, mit Lars wären es ja schon zwei. Na gut. Ja. Ronny, dann danke ich dir für diesen eindrucksvollen Stimmungsbericht, den du aus Telto geliefert hast. Gut. Ja, und zurück in unser ARD-Studio Babelsberg. Tschüss. Tschüss. Ja, hier ist wieder Babelsberg. Hallo, wer bist du da? Hi. Hi. Hi. Naja. Ja, hi. Alles gesagt, wa? Wir verstehen uns ohne Worte, oder? Ja. Tschüss. Nö. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, wer bist denn du? Gunnholz, mein Name, Carsten. Wie ist dein Name? Carsten. Und was hast du vorher gesagt? Gunnholz. Gunnholz ist dein Nachname? Ja, richtig. Du heißt richtig Carsten Gunnholz. Aber ich bin jetzt nicht auf Sendung, ne? Nee. Gut, ist gut. Sag mal, Kuttner? Ja. Richtig? Gut, hab ich doch erkannt. Ja. Pass auf, Herr Kuttner, oder wie du auch immer heißt. Ja. Pass auf, folgendes. Wir haben heute eine Elternversammlung gehabt mit unseren Kindern. Ja. Aber Carsten, wie stellst du dir jetzt ungefähr so eine Radiosendung vor? Nee, geht nicht um Radiosendung. Geht nee, aber du bist ja, morgen früh. Nee, du bist ja jetzt quasi in einer Radiosendung. Ich bin nicht auf Sendung, oder? Na, darum frage ich dich jetzt, wie stellst du dir so eine Sendung vor? Ja, nicht. Da gibt's also, sagen wir mal, einen Moderator, ja? Das ist richtig. Der sitzt im Radio und redet. Das ist richtig. Wahrscheinlich in der Art und Weise, dass er dann draußen im Lande auch zu hören ist. Nee, das will ich aber jetzt nicht. Ja. Ich und dann gehst du aber davon, ja, ach, du gehst jetzt aber davon aus, dass ich gleichzeitig moderiere, im Radio zu hören bin. Ich weiß ja nicht, wer bei euch nur da ist. Und aber auch im Vorzimmer sitze. Ich weiß ja nicht, wer bei euch nur da ist. Du meinst, ein Mann-Unternehmen nach 10 oder was? Du meinst, dass ich zu zweit sein könnte? Ja, kann ja sein, dass da noch jemand da ist. Oder du noch gar nicht auf Sendung bist. Wie würden das, dass ich da gar nicht auf Sendung bin? Ja, weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wann du anfängst. Ach, immer. Du bist jetzt eher unvertraut mit der Sendung überhaupt. Ja, um die Tageszeit gewöhnlicherweise, so. Ja, weil ich dann nämlich im Bett liege. Ah ja, dachtest, rufst aber mal an, die Nummer hast du. So ist es. Mal sehen, was passiert. Und jetzt bin ich in Sendung und da freue ich mich aber aus. Ja, und jetzt bist du voll on air. Ja, das will ich aber jetzt. Ja, und du kannst jetzt alle Eltern der Klasse deines Kindes grüßen. Nein, ich will jetzt was Internes loswerden. Also kann ich morgen früh bei euch in der Reaktion irgendwo anrufen? Ja. Es geht um eine Pressemitteilung. Ja, dann ruf da an. Hast du da eine andere Nummer oder dieselbe? 721165. Ach, der Kerl, so schnell kann ich nicht schreiben. 721? Nochmal, 721? 721165. 165. Ja, Mensch, wäre doch jetzt schön, wenn man die Tochter dabei hätte, die schreiben kann, oder? Ja, da tankt mit einem Kugelschreiber zusammen und einer Schreibunterlage. Ach so. Ja, jetzt ist aber geschafft. 721165. Gut. Sehr geehrter Herr Jetzt Kuttner. Hast du irgendwie mit dem Lippenstift im Rücken deiner Frau notiert, oder? Das geht nicht. Ja. Weil wieso? Ich im Büro bin. Und das geht überhaupt nicht. So, lieber Herr Kuttner, ich muss mich jetzt leider verlassen, das tut mir fürchterlich leid. Ja. Weil ich Ihnen nicht in Ihrer Sendung folgen werde. Aus welchem in das Auto steigen und werde mir sofort die Sendung anhören. Ja, und wenn du schnell genug bist, kannst du dich selber noch hören. Und wehe, jetzt kommen irgendwelche dummen Bemerkungen hier. Alles klar. Nee, ach ja, das habe ich ja jetzt irgendwie alles an die Hörer delegiert. Irgendwie nicht, weil ich schneller bin, ne? Ja, ja. Ja. Herr Kuttner, aber nein. Wir hören uns noch. Super, ja, du hast alles mich klar. Aufs Glatteis geführt, danke, jo, tschüss. Tschüss. Ja, hallo, hier ist das Vorzimmer von dem Sprechfunk. Ja, hallo, guten Tag. Tag, du möchtest jetzt wahrscheinlich direkt mit dem Moderator reden, oder? Nee, ich glaube, den habe ich schon an der Leitung oder so, also wenn ich das gerade richtig verfolgt habe. Ja, hast du. Ja, aha. Und? Wer bist denn du? Wie geht's so? Eigentlich mal die Frage mal das, an dich zu stellen. Ja, ist eine prima Frage. Ja. Also mir geht's so, ja, ein bisschen warm so halt. Ja, ein bisschen schwül und so, ja. Ja. Ja, ist nicht gerade das Wetter, um so eine schweißtreibende Arbeit zu auszuführen, wie ich sie hier. Ja, so den Telefonhörer halten, das ist auch nicht so leicht. Das ist ja nicht mal Telefonhörer. Sondern, ich sitze hier eigentlich wie so ein Polarforscher und habe so eine Wärmedinger über die Ohren, dass die nicht abfrieren. Echt? Hm? Mann, eine schöne kalte Klimaanlage. Ja, ey. Und hauche hier immer ins Mikrofon und so. Von wo aus rufst du an? Ach, wie heißt die Stadt hier? Falkensee. Falkensee? Ja. Du wohnst da noch nicht allzu lange? Nee, ich bin weggezogen aus Falkensee. Ich wohne jetzt normalerweise irgendwo in Frankfurt, also... Ach, und heute bist du aber in Falkensee. Ja, auf Heimaturlaub. Ja? Weil Ferien sind. Ja, nee, ich bin schon etwas älter. Also. Wie älter bist du? Warte mal, aus dem Ferienalter bin ich schon um vier Jahre raus. Und also wann bist du von der Schule? Vom Ferienalter. Ja, dann bist du 20, ach so. Ja. Nee. Genau. So du bist 20? Nee. Hä? Dann hättest du doch mit 16 die Schule verlassen. Wenn du jetzt 20 wärst. Und gerade mal 10 Klassen gemacht. Ja, stimmt. So ungefähr habe ich das ja auch getan. Du hast aber doch Abitur. Nee, das kommt noch. Ah ja. Ja, das hänge ich erst hinten ran. Also. Ach, ich bin jetzt hier richtig Shishi im Kopf hier heute, du. Ach, nicht doch. Ja. Naja, das ist die Hitze, oder? Hm, ja. Ach ja, gibt's heute eigentlich ein Thema oder so? Ja, oder? Thema ist, ich habe mir gedacht, so im Laufe eines Sendejahres. Echt? Dann gibt ja mal das zeitliche Jahr, das Jahr 1996 zum Beispiel, fängt am 1. Januar an, hört am 31. Ja, und ja, dann gibt es Wechseljahre, ja, dann gibt es Sendejahre, alle zu verschiedene Sachen. Schuljahre, ja. Ja. So eine Sache. Und die haben ja immer eine andere Struktur. Und so ein Sendejahr, jetzt endet so ein Sendejahr. Mhm. Ach so, weil du jetzt in Urlaub gehst. Weil ich jetzt quasi in Urlaub gehe und jetzt heute kann man einfach sagen, letzte Sendung, erstmal. Im Tagesspiegel stand heute drin, man soll dich fragen, was du im Urlaub machst. Was machst du im Urlaub? Stand im Tagesspiegel? Ja, Das ist so eine kleine Rubrik, Strand, also wurde ich erst wieder erinnert hier, seitdem ich jetzt zu Hause bin. Ach, da kommt halt Kuttner und so und da dachte ich, na, da versuchst du mal anzurufen und so, ihn zu fragen und so. Und da stand drin, man könnte ihn fragen, was er im Urlaub macht, besser gesagt. Man hat ja immer aber originelle Fragen auf Lager der Tagesspiegel. Ja, und dann fragen dann die Hörer auch noch, was im Tagesspiegel steht. Nein. Ja. Also, nee, fragen wir nicht. Nee, ich wäre bereit, heute jetzt zu wissen, hast du Themen los, ja? Aha. Weil ich finde ja, so ein Thema ist ja auch so Ausdruck von Zwangsdenken, von Machtdenken eigentlich. Ja, von deinem Machtdenken. Von meinem Machtdenken. Genau. Ja, und jetzt ist es ja aber auch, der Sprechfunk ja auch eine Sendung, die sich selber kritisiert. Ach so, echt? Ja, die versucht, Strukturen zu verflüssigen, um, sagen wir mal, nachher eine völlig neue Gestalt anzunehmen. Ja, stimmt. Das ist immer am Anfang und am Ende was anderes als am Anfang. Naja, so alienmäßig. In der Sendung selbst Keime versenken. Aha. Und die dann aber raussprengen, die Sendung aufreißen, öffnen und dann eine völlig neue Shape, wie wir neuamerikanisch sagen, haben. Kannst du mit dem Dolmetschen? Gestalt. Ach, Gestalt, okay. Aha. Shape. Ah ja, gut. War sehr schlecht. Ja, in diesem Shape. Fall. Ah ja, aha. Haben. So. Und jetzt heute platzt quasi der Bauch, Alien kommt raus. Ey, ja, ehrlich, das ist ja so grüne Zeug, glibberig und so weiter und so fort. Ne, so quarkt so rum. Ah. Ah ja. So was, okay. Also so musst du dir das jetzt vorstellen. So eine Sendung ist jetzt quasi. Ah, ja. Wir sind befreit von den stalinistischen Themenzwängen. Ach nee. Ja, kann jetzt heute jeder Anrufer über Sachen reden, über die er schon immer mal reden wollte, beziehungsweise einfach auch Ergänzungen, sagen wir auch zu völlig längst vergangenen Sendungen tätigen, die ihm auf der Seele brennen. Aha. Aber hoffentlich nicht solche Themen hier, was weiß ich, meine Mimose hat ein Blatt verloren oder sowas, oder? Na, kommt drauf an, wenn das jetzt ein Thema ist, was dich also richtig mit jeder Faser deines Körpers interessierte, dann könnten wir auch jetzt über Mimosen reden. Mimosen. Bisschen rummosern. Nee, also das ist bestimmt nicht mein Thema. Nee. Also mein Thema, ich weiß nicht, ich meine, ich habe nämlich jetzt wieder so ein Buch von dir mal in der Hand gehabt oder so. Und da kam öfter... Die Enzyklopädie Britannica so. Vielleicht? Nee. Bitte? Nee, ja, das nein. Expertengespräche oder so. Ah ja. Und da kam öfters Avion vor. Ja. Und da ich ja relativ selten deine Sendung jetzt im Moment hören kann, ja, da habe ich halt nicht ganz verstanden, warum... Hast du jetzt Verbot gekriegt, die Sendung zu hören? Nee. Weil du dich jetzt vielleicht durch übermäßiges Hören zu sehr charakterlich zu deinem Ungunsten beeinflusst hast oder jetzt nicht mehr so sozial kompatibel bist? Das ist wie Exil da, weißt du? Exil in Frankfurt ist wie Exil? Nee, das ist jetzt nicht Frankfurt-Oder, das ist Frankfurt am Main da. Frankfurt am Main? Ja, das ist... Ach ja, Exil. Ach, da besteht ja striktes Verbot, die Sendung zu hören. Ja, so eine Schüssel oder so. Da haben die ja so quasi bundestagsmäßig durchgesetzt, dass man das da eigentlich nicht empfangen kann. Ja, ich weiß auch nicht, die haben da scheinbar irgendwie so eine Abschirmmauer gebaut. Ja, vielleicht stehen die doch also jetzt quasi so alienmäßig und haben jetzt Angst, dass die Sendung selbst so eine Art Alien... in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein könnte, dass die sprengt, System destabilisieren will. Ja, vor allem die Autobahn da überflutet so und dann die ganzen Autoradios und so weiter. Das ist sowieso ein bisschen Ausdauer. Du hast ja jetzt doch eine sehr plastische Vorstellung von der Wirkungsmächtigkeit dieser Sendung, aber ihr schmeichelt mir. Ja, aber das... Autoradio überflutend. Ja, dann gibt's da WWs und noch ein paar längere Staus und so weiter und so was. Ja. Sowieso nicht schaden würde da... Ja. So Ja, ja. Na gut, Frankfurt am Main. Ja, wie ja, ist denn da so? Ist da auch, war da auch so warm jetzt die letzten Tage? Ja, ja, ich bin... Oh, wisst ihr, Wetter ist ja doch immer sichere Terrain, ja? Ja. Dass wir uns jetzt irgendwie vielleicht mal also diesen dieser Revolutionshuerei im Sprachlichen, derer wir uns ja eben bemächtigt haben, jetzt doch entledigen und wieder versuchen, zack, runterzukommen, zumal auch Wickert gerade im Fernsehen ist. Ja, stimmt. Ja, ich habe heute schon mal gesehen, aber... Die hatten auch nicht so eine begeisternswürdigen Themen oder so. Hat denn der ein besseres Thema da oder so? Der redet doch immer. Wieso nicht? Jetzt redet ja schon wieder ein anderer. Jemand, der sich als selber als Hans-Jürgen Doss apostrophiert. Ach so, der redet doch immer am Schluss. Ja. Und das Wetter. Aber wie ein Rockstar sieht er eigentlich nicht aus. Der hat ja immer so einen Spruch vor seinem Wetter oder so. Dann kommt er immer so. Na gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Das war gut, wieder nett, mit dir zu plaudern, ne? Ja, hat mir aber auch voll Spaß gemacht. Wieder. Alles klar, schönen Abend noch, ne? Tschüss. Tschüss. Dann könnten wir jetzt, denke ich, würde ich vielleicht mal vorschlagen, dass wir uns jetzt erstmal den Zusammenschnitt der letzten Sendung anhören, den David wieder in großartiger Manier, muss man ja schon fast sagen. Wobei ich weiß ja nicht, warum man Manier sagen muss. Jetzt muss ich hier bloß mal den Schalter finden. Ach, das ist ja interessant. Hier geht es an. Ach, kick mal einer an. Dann hören wir uns mal jetzt den Zusammenschnitt von der letzten Sendung an. Da ging es ja um Langsamkeit. Na? Langsam zum Thema kommen? Mhm. Paris ist eine schöne Stadt, ne? Schön. Nur mit den Parisern ist es ja manchmal ein bisschen doof. Ja. Ja, die Verständigung ist schwieriger als mit Außerirdischen. Genau. Ja. Sag mal, was singt denn der da? Würde mich mal interessieren. Anarchie. Großartig. Ja, ne? Ist doch wirklich eine Alternative zum Schweinesystem, in dem wir leben. Und auch zu den Systemen, in denen andere leben müssen. Alter Kosmopolit. Da hast du wohl recht. Das freut mich wieder. Ach, ich hab wieder mal richtig recht gehabt. Guck mal. Milchkaffee 30 Franken. Ist Franken eine Stelle in Bayern? Bier nur 25. Ach, ist wenig. Na dann bestellen wir doch mal zwei. Ja? Hallo? Hallo? Oh, da bin ich auch wieder ungeduldig. Hallo? Das kannst du doch gar nicht geben. Ich glaube, man muss Garçon rufen. Na, das ist ja noch eine größere Frechheit. Tja. Bitte eben nicht. Wir können ja Pommes essen gehen. Ja, oder Pommes de terre. Pommes de terre. Was ist, wollen wir? Ja. Ich überlege gerade bloß. Was denn? Schnell rauszukriegen, was das Wort langsam bedeutet. Wenn deswegen dann irgendwas lange dauert. Oder? Kann man so sagen, oder? Ja. Deswegen dauert ja auch unser Gespräch so lange. Also zumindest gemessen an seinem Inhalt. Ey, schnell reden, Zeit ist knapp. Tja, jetzt ist zu spät. Peinlich, oder? Gott, was soll's? Hey, gotta kiss my baby last night. I wanna know, is that all right? Bob Diddley, Bob Diddley, hear my plea. You know pretty baby that you love me. Said I love you baby with all my heart. Promise me we'll never part. You know pretty baby that you love me. Said I love you baby with all my heart. Promise me we'll never part. Bob-diddly-bob-diddly crying in vain. You know pretty baby I'm your natural man. Tommy King, Bobby, Bob Diddley in the Jungle. Von so einem seltsamen, klasse, prima Sampler. Sampler Horror Hop heißt der. Da sind lauter Teenage Creature and Fu Manchu und Wombi Zombie und Werwolf. Boah, lauter gruselige Musiken. Aber flott anzuhören. Und Mai. Aber jetzt schnell zum Anrufer geflüchtet. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, Anrufer. Ja, ich bin dran hier, ne? Ja, das ist schön. Du? Hey, du hast ja da aber voll Erfolg bei dir. Ja, klar. Bei deinen Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr. Oder siehst du gleich erkannt, stimmt's? Wieso? Weiß ich nicht. Seid ihr irgendeine Art anderer Verein? Ja, so ein Anruferverein sind wir schon, ne? Nee, nicht Anrufer, irgendein anderer Verein habe ich versucht, zu sagen. Was denn für ein anderer Verein? Na, weiß ich nicht, seid ihr in irgendeinem Verein? Nee, Angler sind wir nicht, wir sind doch kein Verein. Nee. Ja, nicht. Ihr gesellt euch jetzt da freiwillig zusammen? Ja, mehr oder weniger. Und seid ihr in der ruft ihr aus einer Vollzugsanstalt an? Ja, so in etwa, ne? Kommt schon hin. Ungefähr. Kommt jetzt, ist auch ein Zäune hier, das stimmt. Könnt ihr vielleicht mal genauer beschreiben? Jetzt ist ja doch meine Neugier geweckt. Nee, muss geheim bleiben. Sag. Sag. Ja, sieht aus wie ein Garten vielleicht, da. Ja. Haus drumherum. Aber schön eingezäunt. Schön eingezäunt, ja. Ja? Da kommt so ein Hase vorbei hier. Und die Pfleger, die Wärter sind jetzt nett zu euch? Wie bitte? Die Wärter, ob die nett zu euch sind und wie das Essen ist, wollte ich noch fragen. Essen ist nicht so gut, aber die Wärter sind schon ganz nett. Gut, von wo aus ruft ihr an? Näherung. Gegend. Nähere Umgebung von Cottbus. Na, das kann man doch aber präziser machen, oder? Aus Brandenburg. Habt ihr jetzt Angst, dass ihr von so einer OAB-Einsatzgruppe ausgehoben werdet, möglicherweise? Wir wollen uns nicht aus. Könnte sein. Nee, machen die nicht. Außerdem ist jetzt auch schon Feierabend. Ja, eben, ne? Ja. So, habt ihr jetzt wahrscheinlich, wie viele Leute seid ihr da? 1, 2, 3, 6. Ja? Mit einschließlich deiner Person. Richtig. Ja? Denn jetzt habt ihr ja schon Gelegenheit gehabt, eure 6 Köpfe zusammenzustecken. Hm? Und euch zu überlegen, was ihr schon immer mal sagen wolltet. Was wir schon immer mal sagen wollten. Jetzt habt ihr das wahrscheinlich nicht gemacht. Na doch, wir haben. Und ja? Und was wolltet ihr denn schon immer mal sagen? Was denkt ihr denn jetzt, sagen wir mal, ist sprechfunkseitig im letzten Sendungsjahr liegen geblieben? Unbearbeitet, unbeackert. Unbearbeitet? Ja, bedürfte der Aufarbeitung. Eine Toilette hatten wir vorher mal. Oder vorher mal? Toilette? Nee, das war schon Zeit. Nee, das war schon gewesen. Oh je, was ist liegen geblieben? Man könnte mal eine Sendung vielleicht über Mike Lehmann machen. Nee, jetzt soll ja nicht um eine Sendung, Vorschläge für Sendungen gehen. Sondern Sachen, die euch auf dem Herzen liegen, von denen ihr denkt, die wollten wir immer schon mal sagen oder erörtern oder zur Darstellung bringen. Ja? War, dass ihr nie wieder Radio macht. Was? Wie bitte? Nee, warte mal, jetzt hat ein anderer hier reingequatscht. Das ist ein verkappter, da muss man mal sagen, das ist nämlich ein verkappter PSA-Hörer hier aus Sachsen ist der. Ach. No, der kann Fritz nicht leiden. Darüber müssen wir mal eine Sendung machen. Das ist liegen geblieben. Über verkappte PSA-Hörer, dass man die hier vorführt und geißelt? Ja, oh je, nee, gegeißelt ist der nicht, der quatscht bloß immer rein. Der mag den Sender Fritz nicht. Ja. Das findest du bestimmt auch nicht gut, ne? Nee, na, vielleicht könnt ihr den einfach... Vielleicht könnt ihr den eine Parzelle weitersetzen? Ja, wir könnten aussetzen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Und vielleicht ihm auch leere Flaschen nachwerfen und leere Büchsen und so Zeug. Ja, ja, wir haben gerade da. Super, ja? Super Idee. Also und was so ist, wenn vielleicht nur ein oller Rost der Spaten übrig wäre? Nee, Spaten haben wir nicht hier. Aber auch was rostet jetzt für so hinterherwerfen. Also nicht so doll, aber so ein bisschen. Bluten möchte schon. Ja, bluten möchte schon. Ja? Ja? Aber nicht wehtun. Ja, naja, gut. Naja, gut, dann ist ja von euch jetzt doch die eine oder andere Anregung gekommen. Eine oder andere Anregung. Ja, für die ich mich ja sehr bedanken möchte. Oh, bitte. Und wo ich ja, nee, wo ich auch sagen muss, also ich glaube, also jetzt, also sagen wir mal, so eine Intensität in der Aussage ist, glaube ich, jetzt auch nur durch kollektive Anstrengung von 5-6 Leuten zu erreichen. Ja, ist doch so. Ja, nee, weiß ich. Ich weiß es zu schätzen. Und ich möchte mich sehr, sehr, sehr, sehr nachdrücklich dafür bedanken. Ja, ey, ich würde mir am liebsten... noch von unserer Dame hier, die ja. In der Runde mit sitzt. Wo fährst du in Urlaub hin? Weg. Weg? Ja, das ist praktisch, oder? Das ist praktisch. Das ist praktisch. Ja, da muss man sich mal eine Karte holen und kicken, wo weg eigentlich ist und welche Postleitzahl weg hat. Welche Postleitzahl? Ja, wir mussten auch sagen, von wo wir anrufen. Ja, ja, er fragt mich, wo ich anrufe, von wo aus ich anrufe. Wobei, ich rufe ja nicht an, aber dann würde ich dir doch sagen. Na gut, du willst es uns nicht sagen. Was war das? Das war wieder der Sachse gewesen. Habe ich nicht, hab nicht verstanden, aber vom Tonfall her wäre es ein Schienbeintritt wert. Soll ich es machen, ja? Ja. Oh, der Schweizlei. Ja, den Schrei. Gut, wunderbar, danke. Danke, vielen Dank. Na gut, dann. Ja, tschüss. Ach, manchmal ist ja Radio doch so ein bisschen Voyeurs- und Zombie-Angelegenheit, die sich gewissermaßen aus dem Blut des wirklichen Lebens ernährt. Aber da konnten wir jetzt eben wieder teilhaben am wirklichen Leben. Da wird in preußisch-brandenburgischen Gärten wird noch gelitten und getreten. Wunderbar. 74 81 110 ist die Telefonnummer hier. Und dann ja, hier kann man dann anrufen. Und ich bin heute jetzt sowieso konfus, Fuß. EM-mäßig. Hallo? Hallo. Ja. Guten Tag. Tag. Hier ist Klaus. Klaus. Jo. Du klingst ja jetzt doch relativ vorbereitet. Wenn mich nicht alle täuscht, habe ich das Manuskriptpapier in deinen Händen rascheln hören? Moment. Mal nachschlagen, ganz rasch. Ja. Ja? Ja. Habe ich gehört. Mhm. Ach, das hast du jetzt aber erst nachträglich genommen, um damit zu rascheln. Um jetzt. Habe ich gemacht, ja. Dem Raschelgeräusch auch einen Anlass zu geben. Allerdings. Ja, jetzt hast du aber die Kausalitätskette eigentlich umgekehrt. Da war jetzt zuerst die Wirkung und jetzt greifst du zur Ursache. Wir können doch mal anfangen. Ist doch ein interessantes Phänomen. Das passiert doch selten. Im Grunde ist jetzt wahrscheinlich bei dir die Zeit rückwärts gelaufen. Und du hast es gar nicht gemerkt. Ja, das Manuskriptpapier hat eben geraschelt. Ja, ja. Und 2-3 Sekunden erst später hast du dazu gegriffen. Passiert dir sowas öfter in deinem Leben? Ja, klingt interessant, aber kann ich nicht so genau sagen. Nee, also es wäre mir neu. Ach, weil du dann immer unaufmerksam bist in Momenten, wo bei dir die Zeit rückwärts läuft. Ja. Ach, das ist natürlich blöd. Ansonsten ist das natürlich hochinteressantes physikalisches Phänomen. Allerdings, ja, allerdings. Ja. Womit bist du, mit welcher Art Studien bist du denn so beschäftigt? Karpfenstudien. Karpfenstudien? Ja. Du bist jetzt angehender Fischkoch. Nee, also ich sitze gerade am Teltokanal. Also ich liege gerade am Teltokanal. Ach, echt? Ja. Draußen im Freien? Ja, also im Zelt, hat er gesagt. Vorm Zelt. So. Ach, und oben aber... Oh, vorm Zelt? Ja. Oben über freier Himmel? Genau. Hinten, falls es regnet, Zelt im Rücken? Allerdings, ja. Ja? Ja, ja, und, sieht's aus, ja. Ach, und vor dir... Fische. Der Kanal. Naja, Fische sieht schlecht aus. Ich bin seit heute Morgen hier und bis jetzt lief noch nichts. Aber ich denke, die Nacht wird ganz... Du hast aber schon eine Angel dabei und hältst du die schon den ganzen Tag drin? Ja, da vorne liegen 3 Angeln vor mir, ja, ja. Ja. Seit wann sind die denn da jetzt so unbeweglichen Gesichtes? Die habe ich also heute Mittag ausgeworfen und die liegen seit heute Mittag da. Ich werde kurz vorm Schlafen gehen, nochmal gucken, ob alle Köder noch dran sind und dann wieder neu einwerfen und dann mich schlafen. Aber da hebst du den Ködern, da hebst du denen schon 10-12 Stunden Zeit? Ja, ja, die Karpfen brauchen lange Zeit, um den Köder zu finden. Und gibt es nicht irgendwie so eine Möglichkeit, so eine Art Hinweisschilder für Karpfen? Ja, dass man die etwas auffälliger markiert, die Köder? Ja, ja, klar, also die Köder bekommen einen Geschmacksstoff injiziert, auch Flavor genannt, Flavor, ja. Ja? Und die Karpfen nehmen das wahr durch Geruch und Geschmacksorgane. Ach, Wasser. Sag mal, da, ehrlich, da werden jetzt die Köder quasi parfümiert? Ja, genau. Wahrscheinlich so mit Kerpfenaroma, oder? Ja, genau. Allerdings. Ja, sind wieder so sexuelle Duftstoffe? Also es gibt einen Flavor, ganz, ganz witzig. Es heißt Between the Legs. Also zwischen den Füßen? Ja, zwischen den Beinen. Also das zwischen den Beinen. Das riecht echt eklig. Aber ich habe im Moment drauf Chocolate Mouth, also Schokolade Minz Flavor. Ach, so After Eight mäßig? Ja, genau, genau, original so. Echt? Da fahren Karpfen drauf ab? Ja, ja. Also genau, auf die Jahreszeit abgestimmt. Im Winter nimmt man herbere, so Fisch und Fleisch, fleischige Geschmacksstoffe. Ja. Und jetzt, aber jetzt ruft man schon mal über den Kanal hin Nogger dir ein, in der Hoffnung, dass Karpfen ja angestrampelt kommen. Ja. Between the Legs, ey. Kinder, ja, Kinder, womit ihr da angelt, das ist ja doch herb, oder? Allerdings ist es derbe. Und vor allen Dingen, die Köder werden ja gekocht und danach stinkt die ganze Bude danach. Aber das ist echt eine ziemlich eklige Angelegenheit. Und hat das jetzt auch über Karpfen hinaus irgendwie, also bei anderen Arten, hat das da auch eine bestimmte Anziehungskraft? Also wenn du das jetzt kochst, doch, also was generell, passiert denn jetzt so in deiner Umgebung dann? Generell auf Friedfische. Ja, Friedfische, es wird ja eingeteilt zwischen Friedfische und Raubfische. Und ja, auf Friedfische, aber ich meine jetzt, wenn du jetzt aber zu Hause in der Küche stehst, wird ja nicht also jetzt ein Friedfisch an deine Tür klopfen. Achso, nee, seltener. Nee. Oder aber andere jetzt, vielleicht Katzen, Hunde, Nachbarinnen? Doch, also ich habe einen Hund und wenn da mal ein Köder runterfällt, der freut sich immer. Der isst die auch ganz gerne. Ja. Ja. Mhm. Und das ist jetzt aber das einzige Lebewesen, was du jetzt beobachtet hast in seinen Reaktionen auf deine Between the Legs Köder hin. Nee, also ich fange schon ganz gut darauf, muss ich sagen. Aber ich bin schon, ich würde mich selber in aller Bescheidenheit als relativ erfolgreich nennen. Ja? Ja, doch. Aber doch mit dem Hang zur Ehrlichkeit, oder? Ja. Also du hättest doch jetzt, wobei das bringt ja nichts, also Anglerlatein bringt ja nichts, wenn man jetzt, wissen wir es nicht, die Arme auseinanderreißen kann, wa? Oder? Nee, aber die Fische also werden alle. Anglerlatein am Telefon ist doch verdammt schwer, hä? Ja, allerdings, ja. Obwohl, die werden ja gewogen, also mit Gewichtsangaben kann man auch noch ganz gut schummeln, doch. Ja. Ich würde sagen, das große Latinum. Obwohl, nee, das hält sich im Rahmen, also für ein Gewichten, ja. Ja. Da bleib ich doch ehrlich. Du sagst, du guckst gegen Mitternacht, guckst jetzt nochmal an deine Angeln unten ran. Ja, genau. Und dann habe ich also einen Pieper, also Sounder, Carb-Sounder. Und da geht ein Kabel in mein Zelt und nachts, wenn ach, Fisch, echt? Ehrlich? Kein Witz, ja, ja. Und nachts, wenn der Fisch beißt, auch in einer... So eine Art Handy für Karpfen gewissermaßen, ja, genau. Bitte melde dich. Wenn er seinen Run hinlegt, dann höre ich im Zelt piepen. Und dann muss ich rausrennen von Routen und dann hab ich ihn dran am Haken. Das ist echt, also das ist schon eine Wissenschaft. Das ist kein normales Angeln mehr, muss man sagen. Ja, aber wieso macht man das? Braucht man das eigentlich ja nicht mehr selber machen, oder? Man könnte doch jetzt jemanden suchen, also, dem man jetzt dem Karpfenpieper gibt, die Köder, die Angel und das Zelt und dass er dann losgeht und dann... Das sagen viele, das ist aber so ein Vorurteil. Also man vereinfacht sich das Angeln dadurch, aber das Angeln an sich, also Karpfenangeln, gerade das Angeln auf große Karpfen ist ziemlich schwer und auch sehr zeitaufwendig. Also man investiert da schon wirklich Stunden, wenn nicht sogar Tage da rein. Und man kann ja nicht tagelang neben der Route sitzen, da bist du ja. Das ist ja blöde. Ja, ist auch aber auch wieder, sagen wir jetzt, also dann vom Ergebnis her ist es ja eigentlich wieder so ein klassischer Zeitwiderspruch, oder? Man angelt doch wahrscheinlich viel länger, als man an einem Fisch dann isst. Ja, nee, ich esse den Fisch gar nicht. Ach, du isst den nicht mal? Muss ich dazu sagen. Liegt mir auch am Herzen. Nee, die werden zurückgesetzt, die Fische. Ach, das ist ja nett. Ja. Aber, ja. Aber dann werden sie doch erstmal richtig, also fies mit so Haken und so werden sie erstmal gefangen. Ja, ja, aber... Ach, das ist doch aber nicht schön. Das tut ihnen doch auch weh, wenn er dann den Haken da rausbosselt. Karpfen, also ich kenne ein paar Karpfen hier im Kanal und die werden sogar öfter gefangen ab und zu. Und daran kann man erkennen, dass die daran wirklich keinen ernstzunehmenden Schaden nehmen. Das ist ein kleines Einstichloch da vorne im Maul und da das ist... Naja, aber nur ist ja der Haken so gebaut, dass es nicht so von vornherein gleich wieder rausgeht. Also ich sage dazu, ich benutze auch keine Widerhaken. Dass der Haken ganz leicht, lösen kann. Ach so, kein Widerhaken. Nee, und der Fisch wird auch auf eine extra Matte gelegt, damit er sich am Boden nicht irgendwie an Steinen aufschneidet oder an Ästen, an spitzen Ästen oder so. Ja. Aber wir gehen da echt liebevoll mit den Karpfen um praktisch schon. Ach, ist der dann von insofern eher so eine Art symbolisches Angeln? Ja, ja, genau. Kann man so sagen. Weil ich meine, es gibt nicht viele große Karpfen und ohne die Karpfen gäbe es das Hobby nicht. Und insofern muss man den Bestand schonen einfach. Mhm. Und also dein eigentliches Hobby heißt dann große Karpfenangeln, ja? Nicht Karpfenangeln, sondern große Karpfenangeln. Ja, genau. Also, das heißt, Kleine werden überhaupt ja nicht mitgezählt, die gelten sowieso ja nicht. Ja, genau. Die sind wie null, ja? Um Gewichte. Nur wieder einen Ich meine, ich freue mich auch über kleine Karpfen natürlich, Aber die großen Karpfen natürlich das echte. Ja, aber ob sich die Karpfen über dich freuen, ne? Das ist ja auch immer noch eine Frage. Ja, selten. Obwohl, ich glaube, sie freuen sich über mich mehr als über irgendeinen Kochtopfangler, der sie dann, der den dann gleich irgendeinen dicken Ast über den Kopf schlägt und den in die Plastiktüte packt und dann mit nach Hause im Kochtopf haut. Wobei, der, wenn jetzt wirklich Schmerzen nicht entstehen sollten, dann musst du doch aber so einen Karpfen doch tüchtig in der Ehre kränken jetzt. Also sagen wir mal, zum Beispiel zum dritten Mal von dir gefangen worden zu sein. Ja, und du kickst dann damit typischer so Siegermine dem Karpfen ins Gesicht wahrscheinlich, genau, legst ihn da in so einer demütigen Haltung auf die Matte ja. Und fotografierst ihn dann noch, ja? Ja, klar. Ah, da möchte er sich aber schämen. Ja, möchte er. Wirfst du den dann wenigstens noch so ein bisschen Trostfutter hinterher oder irgendwas? Ach, eh gut. Gibt's so eine Art Wiedergutmachen? Ein bisschen ist gut, da musst du richtig viel anfüttern für die Karpfen. Richtig viel Futter wird da reingeworfen, um sie am Platz zu halten und um sie anzulocken. Ja, und aber dass du da noch was hinterher wirfst, so als Wegzehrung? Na, der frisst dann erstmal nichts, glaube ich, so einen Tag lang. Obwohl, es ist sogar schon mal vorgekommen, ich meine, ich weiß nicht, ich kann mich nicht beweisen, aber dass die einen Karpfen in einer Nacht zweimal gefangen haben. Zweimal? Also dann die ganz seltenen Fälle. Ja, aber so Ringe macht ihr den nicht hinten ran? Nee. Nee? Noch nicht. Obwohl, ich weiß, wer weiß, also gibt echt ein paar richtig verrückte Angler, die haben alles drauf, die machen auch sowas, weiß ich nicht. Kann sein. Aber so, oder wie so bei so Bergsteigern, dass man oben ein Kreuz sagt oder sich ins Buch einträgt? Dass, ja, das machen wir auch, aber du weißt, man kann die... Ja, dass ihr euch beim Karpfen quasi ins Walzerbüchlein eintragt, ja? Ja. Und wenn man den jetzt rauszieht, dann sieht man, aha, dieser Karpfen wurde schon von dem und dem und dem und dem geangelt. Ja, auch anhand der Schuppen und einer Form, die sind ja alle ganz charakteristisch. Ja, aber direkt markiert werden die jetzt nicht extra. Nee, das muss nicht sein. Also ich will möglichst wenig Stress und nicht wenig Schaden zufügen. Mhm, aber wobei, das wäre jetzt irgendwie auf die Dauer dann doch naheliegend. Also so, ihr wisst was, mit Edding signieren und Datum eintragen. Vielleicht mal eine Idee. Ja? Ja, allerdings. Gut, und aber wenn du jetzt im Grunde hast du ja doch ein Recht in den Verhältnisse zu großen Karpfen. Und möglicherweise jetzt auch, die du schon kennst und so, ja? Ja, klar. Da ist ja doch eine bestimmte emotionale Beziehung. Ja, haben sogar Namen, manche. Haben sie ja Namen, ja. Gibt es denn da auch so, sagen wir mal, so Rituale der Achtung, der Ehrerbietung? Also jetzt von dir dem Karpfen gegenüber? Ja, wie gesagt, möglichst wenig Schaden zufügen, also ihn schonend behandeln. Mhm. Und ja, wie gesagt, der Karpfen ist ein Lebewesen. Ja, wie du und ich, praktisch, ja. Und, bis hin zu den Schuppen nehme ich an, ja. Ja, das ist klar, ja. Auf der Kopfhaut. Und, also ich denke, das ist es einfach, dass man von dem Karpfen schuldig ist. Nee, aber so eine abergläubische Ritual gibt's nicht. Dass man irgendwie was macht, was eigentlich keinen Sinn macht und jetzt keine Funktion hat. Nee, aber dass man sich irgendwie verbeugt oder dass man irgendwas sagt. Oder dass man ein Löffelchen Erde isst oder naja, so. Also man wünscht ihm, man stützt ihn im Wasser und wünscht ihm noch viel Glück und bis bald, ja, auf ein neues Land. Also, Alter, das ist aber fies. Dann noch so ein höhnisches bis bald hinterherrufen, oder? Bis zur nächsten Saison. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Na gut. Ejo. Ja. Regnet's denn jetzt bald bei dir da? Ich hoffe nicht. Nee, bis jetzt ist es noch schön, wa? Sieht gut aus eigentlich, ja. Sehr, sehr angenehm, die Temperatur noch. Na gut, dann danke ich dir für deinen hochinteressanten Anruf, ja? Ich danke. Siehst du, das wäre doch ein Gespräch, darauf wäre ich ja von alleine selber ja nicht gekommen. Das freut mich. Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Schönen Abend wünsche ich dir. Und grüß die Karpfen. Ja, okay, und den Karpfen würde ich sagen, die sollen dich nicht so ernst nehmen. Jo, gut. Mach ich. Tschüss. Jo, tschüss. Wie machen wir jetzt hier weiter? Jetzt hören wir mal erstmal, glaube ich. Ach ja, wartet ja jetzt doch im Gespräch, was mit Leben und Tod zu tun hat. Und da ist es, glaube ich, direkt auch Zeit und der rechte Ort. Die alte Ballade von Brecht, Jakob Apfelböck, die ist echt voll ein bisschen gruselig. Nur, dass es sich eben dabei jetzt nicht um Karpfen handelt, sondern um Menschen zu hören. Und dann im Anschluss daran den halbautomatischen Anrufbeantworter zu genießen. Ist das ein Vorschlag? Das ist ein Vorschlag. Jetzt erstmal die Ballade von Jakob Apfelböck in der Interpretation von Heiner Goebbels und Alfred 23 Hart. In mildem Lichte Jakob Apfelböck erschlug den Vater und die Mutter sein und schloss sie beide in den Wäscheschrank und blieb im Hause übrig, er allein. Es schwammen Wolken unterm Himmel hin und um sein Haus ging wild der Sommerwind. Und in dem Hause saß er selber drin, vor 7 Tagen war's noch ein Kind. Die Tage gingen und die Nacht ging auch und nichts war. aber anders, außer mancherlei. Bei seinen Eltern Jakob Apfelböck wartete einfach, komme was es sei. Es bringt die Milchfrau noch die Milch ins Haus, gerahmte Buttermilch, süß, fett und kühl. Was er nicht trinkt, das schüttet Jakob aus, denn Jakob Apfelböck trinkt nicht mehr viel. Es bringt der Zeitungsmann die Zeitung noch mit schwerem Tritt ins Haus beim Abendlicht und wirft sie scheppernd in das Kastenloch. Doch Jakob Apfelböck, der liest sie nicht. Und als die Leichen rochen durch das Haus, da weinte Jakob und ward krank davon. Und Jakob Apfelböck zog weinend aus und schlief von nun an nur auf dem Balkon. Was macht der Zeitungsmann, der täglich kam? Was riecht hier so? Ich rieche doch Gestank! In mildem Licht sprach Jakob Apfelböck, es ist die Wäsche in dem Wäscheschrank. Er sprach die Milchfrau eins, die täglich kam. Was riecht hier so? Es riecht, als wenn man stirbt. In mildem Licht sprach Jakob Apfelböck, es ist das Kalbfleisch, das im Schrank verdirbt. Schönen guten Abend. Mein Name ist Manfred Stolpe und Regine Hildebrand. Ich wünsche den Menschen in unserem Lande, dass immer alles klappt. Gösters, lustige Instrumente, Teil 11. Der singende Farmer. Automatische Anrufbeantworter, Anruferschaft, Sprecher meldet. Die halbautomatische Anrufbeantworter, Anruferschaft ist vollzählig zur Meinung kundtun angetreten. Augen geradeaus, Meinung Marsch. Kuttner, du hast mich ja nicht gelassen, also ich weiß, es ist zu spät. Und zwar am 8.6. findet um 14 Uhr das Freundschaftsfußballspiel zwischen Kreuzritter König Wusterhausen und den Radiofritze statt. Das wollte ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn es nächste Woche, also am 11.06. zu spät ist, aber ich muss das einfach loswerden. Ja, hallo, hier ist der Sebastian. Ich bin eigentlich im Club der Schnellsprecher, aber da heute das Thema langsam ist, will ich mal langsam sprechen. Ja, ich finde, dass die Sendung viel, viel zu schnell geht. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai. Und ich wollte sagen, dass zu dem Thema Langsamkeit, da sage ich jetzt gar nichts zu. Ich will viel lieber nochmal sagen, dass der Anrufbeantworter die most sexiest Stimme hat. Ja, für die junge Generation, die nicht mal gerade sitzt beim Radio hören, vielleicht ein Satz über Langsamkeit ganz langsam geschrieben. Sie ging ohne Laut, was zu dem Lärm ihres Eintritts in wunderlichem Gegensatz stand, ging eigentümlich schleichend und etwas vorgeschoben im Kopf ist, dem äußersten Tische links, der senkrecht zur Verandatür stand, dem guten Russentisch nämlich, wobei sie die eine Hand in der Tasche der anliegenden Wolljacke hielt, die andere aber, das Haar stützend und ordnend, im Hinterkopf führte. Ja, gut. Hallo? Okay. Ich bin Legolas und ich möchte euch warnen. Elrond, Fürst der Elben und Durin, Führer der Zwerge. Helft den armen Menschen in Gondor. Gandalf und Pippin sind in Minas Tirith. Hallo, hier ist Ronny und ich habe hier einen kleinen Spruch. Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Und zwar ist das die Sache mit dem Vogelgezwitscher. Wenn man jetzt Vogelgezwitscher hört, dann denkt man ja, das sei irgendein Pfeifen oder so. Und da besteht die Möglichkeit, das langsamer abzuspulen. Und dann stellt man fest, dass in einem Pfeifton in Wirklichkeit eine ganze Melodie steckt. Das heißt, also, wenn man das langsamer spielen würde, dann steckt dahinter eine Art Gesang. Und jetzt nochmal langsam. Das Langsamste und das Schwerste ist die Sehnsucht. Das Schönste Langsamste ist die Liebe. Und das Schrecklichste Langsamste ist der Tod. Ja, hallo, hier ist Nela oder Conny. Und zwar wollte ich zu dem Thema Langsamkeit was sagen über meine Miezekatze. Die ist so langsam, dass man sich eigentlich mal ein Beispiel nehmen könnte und sich nur auf die faule Haut legen könnte. So ein Tierchen hat ja eigentlich nicht das jetzige Tempo angenommen, sondern müsste eigentlich das noch aus dem 12. Jahrhundert haben oder so. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Von Laura an Susanne und einen langsamen Geburtstag für Johannes, der soll nicht schnell vergehen, damit er viel davon hat. Schön. Was wollte ich denn sagen? Achso, ich wollte mich bedanken. Erstens beim halbautomatischen Anrufbeantworter himself und dann natürlich bei den halbautomatischen Anrufbeantworter-Anrufern. Weil ihr seid echt ein stützendes Element der Sendung, derer es ja viele hat. Ich komme ja auch, ist ja natürlich keine Kunst, wenn man so beliebt ist, komme ja auch mit vielen prominenten Menschen zusammen und lass mir dann immer sogenannte, wie man das eben macht im Radio, immer schöne Station-IDs sprechen, um zu beweisen, dass ich mit denen wirklich zusammengekommen bin und um auch zu beweisen, dass sie sind. Liebe junge Schnitten, ich bin alle Backstreet Boys und I love you, we love you. して愛しもしにも夏の定まの思い出は忘れられないサマータイムブルース。 Es wird 23.28 Uhr. Fritz, Kurzinfo. Hoffnung. Im Schlichtungsverfahren für die ostdeutsche Chemieindustrie zeichnet sich ein Durchbruch ab. IG Chemie und Arbeitgeber einigten sich darauf, für etwa die Hälfte der rund 30.000 Beschäftigten in den neuen Ländern doch wieder über eine Einführung der in Westdeutschland gültigen Entgeltgarantie zu verhandeln. Unglück. Bei einer Explosion in der Moskauer U-Bahn sind am Abend 3 Menschen getötet und 5 weitere schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelte, war zunächst nicht klar. Vertragsschluss. In Bayern haben Arbeitgeber, Gewerkschaften und Landesregierung am Abend einen Beschäftigungspakt geschlossen. Die Arbeitslosigkeit soll bis zum Jahr 2000 halbiert werden. Bayern hat mit derzeit 6,3% die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland. Schließzeiten. Die Geschäfte in Deutschland sollen laut einem Beschluss der Unionsfraktion im Bundestag werktags künftig von 20 bis 20 Uhr und in den Samstagen bis 16 Uhr geöffnet bleiben. Außerdem sollen das Nacht- und Sonntagsbackverbot abgeschafft werden. SPD und Gewerkschaften lehnen die Neuregelung ab. Abrüstung. Frankreich hat heute in der Nähe der Stadt Nancy mit dem Abbau seiner Atomraketen ADES begonnen. Die Zerstörung der knapp 50 Boden-Boden-Raketen soll bis Sommer 97 abgeschlossen sein. Sport. Fußball. Bei der Europameisterschaft in England siegte Kroatien über die Türkei mit 1:0. Italien bezwang Russland 2:1. Wetter. Nachts örtlich Gewittertemperatur, Rückgang auf 19 bis 15 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen, weiterhin gute Fahrt. Fritz präsentiert. Die Fritz Disco in Cottbus. Und ich lege da Platten auf. Dafür lege ich da Platten auf. Und Platten werden aufgelegt von Danger Mike und Comanchen Bernd. Samstag, 22. Juni ab 20 Uhr. Die Fritz Disco beim Lausitzer Sommerfest in Cottbus. Karten gibt's für 8 Mark unter 0355 78 03 20. 0355 78 03 20. Täglich von 8 bis 18 Uhr. Die Comanchen Bernd Danger Mike Fritz Disco. Samstag, 22. Juni in den Cottbuser Messehallen. Präsentiert von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, Telefonnummer ist klar, war 7481 110 in Potsdam. Da könnt ihr anrufen, wenn ihr was anzurufen habt. Thema heute ist Null gibt kein Thema, sondern wir versuchen gemeinsam aufzuarbeiten, was im letzten Sendungsjahr nicht berücksichtigt wurde, abgeschnitten wurde, unter den Tisch gefallen ist, worüber nicht geredet wurde. Sachen, die euch aber auf der Seele brennen und von denen ihr denkt, dass sie hier endlich mal zur Darstellung gebracht werden müssten. Nun weiß ich, sind wieder einige überfordert bzw. unvorbereitet. Den soll hier Gelegenheit geben werden, noch mal kurz nachzudenken. Und zwar mit Hilfe von, na, hört mal hin. Freezing cold in Ainston, ain't you so? You're the cold maze, say one. Freezing cold in Ainston, ain't you so? All right. Maybe get the color boss dying. Chance of mine, begin to call. Baby, just stay yet, Miss Joe. With the same shoes, my old home will be the same. Then a whole red, maybe get the color boss dying. When it's the same, ain't you gonna call me Steen? You know, never trouble, never just a god, believe it's a sham. You don't come and not choose, not right, but not show the hope, hope, but just get along the cover, no time. All the differences stand, life is choosing, go, my man. You can trust in the man, it's called to brain, the girls. Oh, something. Da wäre es jetzt des Schweißes der Edlen wert, im Schauspielerlexikon nachzublättern und rauszukriegen, wer so großartige Musik zu machen versteht. Hallo, ihr Radiohörer. Ich bin der Frankfurter Philosoph Jürgen Habermas. Ja, Tag. Mein Name ist Jürgen Kuttner. Die Telefonnummer ist 7481110 und ihr könnt hier anrufen. Das machen ja aber auch schon einige Leute. Hallo. Hallo. Hallo. Ich bin aus Regensburg. Ach, echt? Schon wieder aus Regensburg? Ich wäre verrückt. Aber du wolltest mir doch wieder mal eine Platte schicken. Ja, ich bin gerade mitten im Kolloquium. Also das heißt, ich hab morgen, aber du kriegst noch eine. Schön. Ja, toll, ne? Ja, langsam blutet ihr da ein bisschen aus in Regensburg, nehme ich an, oder? Wenn du jetzt weiter anrufst, dann haben die ja da überhaupt ja keine Platten mehr. Ach, na, das ist ja natürlich übel. Jetzt werden die alle von Bayern 3 hierher gelenkt. Ja, ich habe mir schon gedacht, im Grunde gewissermaßen Adresse angeben oder so. Dass du die Kollegen von Bayern da direkt bittest, die Platten gleich hierher zu schicken. Genau. Wäre doch viel praktischer. Na, für dich? Ja. Weil du Porto sparst. Genau. Ja, aber wir würden dann hier diese ganzen Mistplatten alle abbekommen müssen. Ja, mein Gott, könnt ihr euch freuen. Na, nee, nicht, eben nicht. Wieso nicht? Na, weil sich Bayern 3 freut, dass er den Dreck los ist. Ja, genau. Und dass er jetzt alles bei dir landet. So der Oma schenken als Kaffeetassenuntersetzer oder sowas, die freut sich bestimmt. Meine? Ja, meinst nicht? Also meine würde sich freuen. Naja, aber weil die auch Fan ist von Bayern 3, deine Oma. Nee, die ist in Bremen, die kennt das gar nicht. Naja, aber trotzdem, weil Bayern 3 ja der Sender ist, der so schöne Kaffeetassenuntersetzer hat. Ja, eben. Siehst du? Ja, die würde sich bestimmt vermissen. Ja, das ist ja, aber meine Oma ist ja da realistischer. Ach so. Ja, in Berlin und Brandenburg, ja, was man jetzt aus deiner Perspektive ja immer noch kurz Preußen nennen könnte. Ja, da sind ja die Leute doch irgendwie holzern ein bisschen, realistischer. Wirklich? Und nicht so leicht durch, sagen wir mal, Bayern 3 Nippes zu beeindrucken. Ach so, na gut. Das ist jetzt ungünstig, oder? Was jetzt? Ja. Weiß ich auch nicht. Das Problem ist ja, du kannst ja die Sendung immer noch überhaupt noch nicht hören, oder? Nee. Aber bist jetzt aber schon voll süchtig. Ich habe eine Kassette, die kann ich mir 1000-mal anhören. Ist das nicht toll? Ach, von einer Sendung? Genau. Genau. Und wie oft hast du die jetzt schon gehört? Ach, ganz oft. Ich kann sie, glaube ich, schon auswendig. Kannst du die schon mitsprechen? Ja, so ungefähr. Also die Hörer kann ich mitsprechen. Ja? Ich erzähle immer ein. So mit Satan Schmidt und so, sehr spaßig. Ach so. Kannst du nicht jetzt mal einen kurzen, könntest du das mal kurz vorführen, dass man sich davon überzeugen kann, dass du das wirklich mitsprechen kannst? Ach Gott. Und dass man die Sendung in Bayern auch ernst nimmt? Ja, dass sie da jetzt quasi schon so eine Art Schullektüre auch geworden ist? Ja, weiß nicht. Nee, also ernst nehmen müsste ich vielleicht mehr Sendungen kennen, aber das kommt bestimmt. Du kennst jetzt eine Sendung. Zu welchem Thema denn? Das waren die mit den Fallen. Fallenleger und Fallensteller und Fallengestellte. Ach so. Da war ein ganz toller, der kam von Teltow, glaube ich, und der hat sich immer in den Graben geschmissen und gewartet, bis die Berliner kommen und die dann ausgeraubt, weil er sonst nichts zu essen hat. War da ganz stolz drauf. Du, das war glaube ich, der einzige Schwachsinn der Anrufer in der ganzen Sendung. Ja, das war toll. Oder ja? Der andere, der 15-Jährige, der Kätzchen verarscht hat. Ach, guck mal an, womit man in Bayern Erfolg hat, du. Ja, toll. Ne? Ja, dann müsste ich ja, wenn das jetzt, sagen wir mal, doch noch irgendwann in Bayern empfangen werden sollte, dann müsste ich ja doch meinen Moderationsstil wahrscheinlich deutlich ändern. Eher so in Richtung Tommy Wosch wahrscheinlich. Kennst du den? Der kommt da von euch. Den haben die auch, ja? So, die versuchen ja nicht nur ihre ollen CDs loszuwerden, sondern auch, glaube ich, bestimmte Moderatoren. Und mit Thomas Wosch haben sie das so gemacht, glaube ich. Der moderiert jetzt hier. Ja, wirklich? Ja. Schlecht, ja? Naja, Bayern 3 würde ich sagen, ja? Da schmeißt er auch immer seine CDs raus. Nee, der legt sich aber manchmal auch in den Graben und wartet, dass ein Berliner auf ihn rufftritt. Ja, oder eine Berlinerin wahrscheinlich eher. Ja, Berlinerin wahrscheinlich, ja. Ja. Wahrscheinlich eher. Ja, na Mensch, wollen wir jetzt mal hoffen, dass der Kollege nicht zuhört hat. Der ist mir nämlich von der körperlichen Statur her deutlich überlegen. Wirklich? Ja, das ist natürlich aussehen. Ein muskulöser, gut gebauter, gut aussehender Mann. Nein. Icke? Hab ich mir jetzt so vorgestellt. Habe ich dich ja noch nie gesehen. Ja, stell ich mir auch immer vor. Ja, ist doch ja, wobei jetzt die eine Vokabel war ja doch ein bisschen sehr zweideutig, die du das eine Adjektiv, was du eben gebraucht hast. Ach was. Ja, ach was. Doch. Da sind wir hier doch protestantisch zugeknüpfter. Ja, da könnte ich dir... Guck mal, in Bayern hat man es doch leicht, oder? Da kann man ja dann immer beichten gehen, ja? Man kann sich ja den obszönsten Gedanken hin... Ach, du bist protestantisch. Du bist protestantisch? Ja. Ach ja. Ja, ich bin ganz schlimm, revolutionär angehaucht. Ach, revolutionär angehaucht, ja. Wie sieht denn das aus? Ja, also die in Regensburg. Die müssen dann in der Schule immer laufen. Die Katholischen dürfen immer im Klassenzimmer bleiben und die Evangelien, die müssen immer rumlaufen. Wie was? Da müsst ihr Hofgang machen, im Kreis quasi. Nee, also die müssen in ein anderes Zimmer gehen. Das ist immer so, in jeder Schule. Zu welchen Gelegenheiten denn jetzt? Zum Religionsunterricht. Ach, zum Religionsunterricht, ja, da dürft ihr dann nicht dabei sein. Weil da ihr wisst, dass das Allerheiligste berührt wird. Ja, es ist sehr seltsam. Ja. Ja! Na gut. Du gehst aber noch zur Schule? Ich mache jetzt gerade mein Abi, morgen ist fertig. Habe ich nur noch eine Stunde Kolloquium, da schwafel ich ein bisschen rum und dann hat sich... Ach, worüber denn? Zu welchem Thema? Kunst. Schwerpunkt Surrealismus. Ja. Ach, ob du nicht vielleicht dann einen kurzen Übungsvortrag, dass du dich jetzt für morgen hin noch schön eintunen kannst? Ja, ich kann dir... In dem letzten Jahr auch wenig über Surrealismus geredet worden. Könnte dir gut und gerne, was ist das Leben von Dalí oder Magritte oder so vorlesen, habe ich alles hier. Orphischen Kubismus habe ich auch noch. Ist auch schön. Orphischer Kubismus. Ist gut, ne? Ja, und da gehst du jetzt aber morgen mit deinen Zetteln hin und liest die dann vor und dann gehst du raus und dann bist du abituriert, also kunstzeitig. Das muss ich alles auswendig lernen und dann kriege ich zwei Bilder und dann muss ich dazu denen was sagen, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde habe ich Vorbereitungszeit. Ja, das macht sich am Radio total blöde, zu Bildern was zu sagen, wa? Ja, schon, ne? Man sagt, wobei im Radio zu Bildern nichts zu sagen, macht sich ja noch blöder. Ja, schon. Ja. Aber Surrealismus ist ja schön, da kann man ja alles reininterpretieren, das ist ganz toll. Stimmt, da kann man ja im Grunde sagen, was man will. Ja, genau. Ja, also fast. Ja, weil mein Kunstlehrer, der ist ja Baptist, da muss ich ja noch Bibelstellen lernen, also... Ach, da wird dann der ganze Kunstunterricht doch gleich wieder ins Religiöse hingewendet. Ja, schon. Also wir haben da so welche, die kennen sich ganz toll aus, die haben in der Klausur dann lauter Bibelstellen angegeben, haben aber sonst nichts gewusst und hatten einen Einser. Hm. Ey, was sind denn so besonders kunstrelevante Bibelstellen, die jetzt, sagen wir mal, für... Ich habe keine Ahnung. Aber so ein oder zwei hast du jetzt nicht parat, die du dann also jetzt morgen deinem baptistischen nicht. Kunst... Naja, so revolutionär angehaucht. Deinem baptistisch-surrealistischen Kunstlehrer. Nee, also er hat immer den sakralen Kirchenbau und alles hatte damit mit der Bibel uns erklärt, aber wir haben es nicht verstanden. Ja, na gut, bei Kirchenbau mag es ja auch relativ naheliegend sein, wa? Ja, ich weiß nicht. Er hatte uns sonst was versprochen und dann keine Kirchen und dann kamen lauter Kirchen. Hat euch geködert mit dem Versprechen heute, ja, genau. Da wird aber nicht über Kirchen geredet bei mir im Unterricht. Aber und dann nur Kirchen, Kirchen, Kirchen, Kirchen. bin nicht mehr gekommen. Ah ja. Das ist toll, jetzt muss ich alles nachlernen. Dann will ich dich jetzt aber vom Lernen ja nicht weiter abhalten. Doch, ich bin schon fertig. Ach, hast du schon alles nachgelernt? Ich habe alles durchgelernt, alles. Na, dann will ich dich, sagen wir mal, von der Erholung vom Lernen nicht abhalten. Na gut. Na gut. Aber ich schicke dir noch eine CD, eine ganz tolle. Ich habe mir schon eine ganz tolle ausgedacht. Das wird dich freuen. Ach so, ausgedacht ist gut, ja. Was sagst du eigentlich zu der Kassette? So schön bayerisch. Ja, hat mich auch tief zu Herzen gerührt. Schon, gell? Ja. Hab ich sofort Fernweh gekriegt. Wirklich? Nach Bayern? Ja, mach natürlich. Kannst du nicht mal eine Bayern-Tournee machen oder so? Ich und eine Bayern-Tournee? Ja. Wäre doch super. Soll ich Bayern dreimal fragen, ob sie dich bringen wollen? Ja, und ob die vielleicht noch schöne große Bierzelte aufbauen? Ja, machen die gewisslich. Ja. Außerdem gibt es überall Bierzelte bei uns und Biergärten. Ja, richtig. Na, das ist doch das Schöne an Bayern. Ja, das ist toll. Ja, finde ich auch. Wir haben bis um 12:30 da drin gesessen und haben gegessen und alles war toll. Und alles finde ich gut. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Hoi, hoi, hoi, hoi. Hallo. Ach ja, Thomas. Wer bist du? Thomas. Thomas? Ja. Mensch, ist ja hier aber heute die Hitparade der Dialekte quasi. Sag mal noch was außer Thomas. Hallo? Die Verbindung wurde unterbrochen. Bitte legen Sie auf, damit Sie wieder erreichbar sind. Meinen die mich oder meinen die den? The call has been interrupted. Please replace the receiver so that your line is free. Der aus Amerika. Die Verbindung wurde unterbrochen. Bitte legen Sie auf, damit Sie wieder erreichbar sind. The call has been interrupted. Jetzt hat sie aber wirklich voll interrupted. Ei, ei, ei. Hallo? Hallo? Ja. Ich habe eben Anruf aus Amerika gekriegt. Hast du gemerkt? Ja, ja. Toll, oder? Ja, das hast du auch, wenn du Autotelefon anrufst, da ist auch mal so ein Typ aus Amerika oder eine Frau. Die erzählt dann was anderes, wenn der nicht erreichbar ist, wisst ihr? Muss man machen. Was soll ich denn jetzt machen? Aus dem Autotelefon anrufen? Aus dem Auto anrufen? Nee, wenn jemand ein Autotelefon versucht anzurufen, der ist nicht erreichbar, dann ist auch mal eine Frau aus Amerika dran. Ach, hängt das, ist das nicht vielleicht netzabhängig? Nee, die Quatsch ist immer Englisch, ist immer so. Hast du ein Funktelefon? Nee, mein Vater. Wenn ich den dann versuche zu erreichen, dann habe ich das öfter mal. Und hast du ihn nicht gefragt, was das zu bedeuten hat mit der Frau und dass Mutti vielleicht traurig ist, wenn die mitkriegen würde? Nö, eigentlich nicht, weil ich verstehe die ganz gut und das, was sie sagt, hat nur was mit Telefonieren zu tun. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Na, aber du telefonierst ja auch nur. Du weißt ja jetzt nicht, was die in anderen Situationen sagt. Das ist auch wieder. Oder hast du dich schon mal gesehen? Hast du schon mal persönlich mit ihr gesprochen? Nee, eigentlich nicht. Das ist immer ein dummes Band. Man muss immer doch. Du solltest mal bitte in so einem forschen, fordernden Tone vielleicht doch mal deinen Vater versuchen, zur Rede zu stellen. Ja, wäre vielleicht mal eine Idee, ne? Aber ja? Ich glaube eigentlich nicht. Was glaubst du nicht? Dass das eine gute Idee wäre? Nö, dass er sowas machen würde. Was denn machen? Mit anderen Frauen sich. Sprechen. Na, sprechen schon. Das muss er ja schon rein beruflich. Hände schütteln. Na, das muss er ja auch. Der muss mit Frauen sprechen? Was macht denn der vom Beruf? Ach, der ist kriegt man zum Beispiel für Küchen. Ah, oh ja, da muss er auch voll viel mit Frauen reden. Ja, aber meist dann eigentlich nur mit den Besitzern von den Läden und das ist nicht immer eine Frau. Ach so, der vertritt, verkloppt jetzt Küchen, aber nur an Küchenläden. Naja, der fährt da hin und bietet seine Firma an und die verkaufen für ihn dann die Küchen da. Und bei euch, habt ihr eine Küche aus der eigenen Produktion, aus der eigenen Vertretung quasi? Nee, so reich sind wir ja dummerweise nicht. Ach, die sind ja ganz schön teuer, so eine Küchen. Ach so dass er jetzt aber quasi Geschäftspartner auch nie nach Hause einladen kann. Weil die könnten ja möglicherweise in die Küche gehen. Naja, wir haben jetzt eine ganz schaue KWV-Küche drin, die ist ganz prima. Mit ganz dicken, aufquellenden Arbeitsplatten, das ist nicht so. Das Gölne. Ja, die lassen sich wahrscheinlich nicht mehr so gut verkaufen. Das glaube ich auch. Ja. Aber sie sind halt billig. Gut, sagst du mir denn jetzt mal den Namen, deinen Namen nochmal? Ja, André. André. André, hast du denn jetzt so ein Thema, eine Aussage, einen Satz, einen Einfall, eine Idee, von der du denkst, dass jetzt unbedingt in der Sendung mal zur Sprache gebracht werden müsste? Ja, Nee, eigentlich nicht. Ich habe eine Sendung gemacht über, was war das? Sich schön anziehen oder so. Weißt du das noch? Über schön anziehen? Ja, sich irgendwie hübsch machen oder so. Ja. Das ist aber schon asig lange her. Ja, das ist schon eine Weile her. Naja, so oft kann ich nicht hören. Ich habe hier so tierische Probleme mit dem Fritz-Empfang. Ich muss dann immer die alte TV-Antenne mühsam an die Stereoanlage anklamüsern. Ja. Weil die Stecke auch nicht passen und dann kriege ich dich gerade so mal rein. Ach, du bist so wahrscheinlich im Einzugs-, also im fehlenden Einzugsbereich des Fernsehturms. Ja, genau. Wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich genau meinen Fernsehturm sehen. Ich kann Radiowellen lesen. Ja, naja, da ist ja jetzt schlecht, Fritz, zu hören. Ja, aber... Da hatte ich nur einen Tipp für dich. Ja, alte Fernsehantennen an die Stelle. Ja, alte Fernsehantenne hinten ans Radio, hm? Ja, und dann funktioniert und jetzt höre ich dich wunderbar. Schön. Ja, ganz gut. Und das machst du mal, das musst jetzt quasi mal die, jetzt brauchst du ja die nächsten 4 Dienstage nicht machen. Ach nee? Naja, naja, kommt, also, das war jetzt ein bisschen kühn und forsch und angebermäßig von mir formuliert. Ich wollte nur sagen, dass jetzt 4 Dienstage lang kein Sprechfunk ist. Ach so, ja, ich habe ja heute fest im Urlaub oder so. Ja. Genau, da könnte ich dich jetzt mal fragen. Ja, das ist aber, nee, das ist eine Tagesspiegelfrage. Ja, Tagesspiegel ist blöd. Kann ich jetzt, nö, kann ich so nicht sagen, aber ich kann die jetzt aber auch nicht beantworten, Fragen, die in der Zeitung stehen. Sondern super. Die Kommunikation, die hier stattfindet, versucht ja immer unterhalb der Zeitung zu bleiben, quasi. Im wirklichen Leben. Real life, das ist so eine Art Real-Life-Konzept hier. Aha. Actually. Naja, man kann ja die Frage auch so formulieren, von wo würdest du denn anrufen, wenn du vom Urlaub bei Fritz anrufen würdest? Nicht nur von weg, sondern von weiter weg. Aber ich, wenn ich das auf die Reihe kriege, dann kannst du ja am Sonntag, kannst du ja hören, wie Johnny mich anruft. Ah ja? Ja. Vielleicht fragt er dich ja dann, von wo vielleicht du... Vielleicht fragt er mich. Ah. Das wäre schön, wa? Ja, das wäre schau. Aber vielleicht würde ich... Wo du bist. Ja, aber andererseits wüsste ich ja, dass das eine Heuchelfrage wäre. Wenn er mich anruft, dann weiß er ja, wo ich bin. Und wenn er dann fragt, er jetzt nur zum Scheine für die Hörerschaft. Und dann würde ich gleich wieder ausweichen. Ja, dann würde er wieder... Weil das keine ehrliche Frage war. Verstehst du das? Naja, aber Urlaubsziele sind irgendwie doch ein spannendes Thema, ne? Ja. Doch wieder eins. Nee, ich bin ja nicht auf Themenjagd, sondern ich denke jetzt, dass möglicherweise die Menschen, die jetzt vor den Radiogeräten an ihren Telefonapparaten sitzen, jetzt, also sagen wir mal, auch so einen Erzählüberdruck haben und den jetzt einfach rausartikulieren lassen wollen. Da habe ich aber wieder griffig formuliert. Ja, aber dass sie einfach so proppevoll sind mit Erfahrungen, mit Wissen, mit Weisheit, mit Lebensregeln, mit Anschauungen, mit Anekdoten, verstehst du? Dass sie denken, dass sie alle denken, wir brauchen jetzt mal einen gemeinsamen Ort, quasi eine kleinste gemeinsame Telefonnummer, ja, wo wir das alles an Erfahrung, diesen Erfahrungsüberschuss einfach mal loswerden können. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja. Richtig schön umständlich. Ja, ich habe ja auch Mühe eben. Das war prima. Ja, du bist ja jetzt aber jetzt nicht jemand, der jetzt an Erfahrungsüberdruck leidet. Ach nee, wir hatten jetzt eine voll spannende Sache gemacht in der Schule, ne? Ich weiß nicht, kennst du den Volkspark Friedrichshain? Ja, ungefähr. Den Begriff, ja. Ja, der liegt ja im gleichnamigen Bezirk, auch Stadtbezirk, Berliner Stadtbezirk. Richtig, ja. So ein toller Berg da, ne? Ja, ein Trümmerberg. Ja, den haben wir untersucht, ne? Den Trümmerberg habt ihr untersucht? Nee, den ganzen Park. Ah ja, und? Das war richtig spannend, weil der Mensch, der uns das da erzählt hat, der war ganz, ganz lustig. Wir dann eine Stunde um einen einzigen Baum rumgerannt. Und naja, den ganzen Tag mit Bäumen, irgendwelchen Böden oder kleinen Bodentieren beschäftigt. Warte, habt ihr quasi die Orientierung verloren und seid immer im Kreis gelaufen? Wie so Polarforscher quasi, immer um einen Baum rum. Na, Forscher war nicht schlecht. Nee, er hat uns dann erklärt, wie man das Schadensbild eines Baumes bestimmt. Und ja, da siehst du, das ist ja mal was Interessantes. Ja, da muss man sich ganz, ganz viele Sachen angucken. Da gibt es dann so schicke Sachen wie... Blätter? Blätter kann man sich angucken. Borke? Die Borke, genau. Ja, aber da Aststellung? An der Borke sieht man nicht so viel. Mehr an den Blättern. Aber im Moment halt an den Blättern auch nicht, weil noch Frühling ist so ein bisschen. Wobei den Borkenkäfer sieht man ja dann unter der Borke. Ja, das ist ja nicht so häufig ein Schadensbild im VP Friedrichshain gewesen. VP heißt es, ja? Volkspolizei. Ist nicht so umständlich wie Volkspark Friedrichshain. Ja. Nee, so lustige Sachen wie Astausbrüche muss man da untersuchen. Siehst du? Oder Kronenverlichtung. Oder was war das? Naja, irgendwie, wenn weniger Blätter sind und wie die Blätter aussehen, ob die Verfärbungen aufweisen und wie die Wurzeln liegen, ob die irgendwie gestört werden durch Betonwege drumherum oder so eine Sachen. Und das hat er halt eine ganze Stunde gemacht. Das war, ja, spannend eben. Schön, da habt ihr was gelernt, wa? Naja, ob man dabei was lernt, ist eine andere Frage. Doch, doch. Kommt man dabei nicht interessiert. Naja, nö, aber man hat ja doch wenigstens was, dass man jetzt interessant in so einer Sendung erzählen kann. Naja, wir ja, die jetzt im Grunde von der Anlage her eher ein 3-Stunden-Marsch um einen Baum herum ist. Ja, und dieser Baum ist ja mal das Thema. Ja, der Baum. Du ist ja aber heute kein Thema, heute laufen wir quasi geradeaus. Nein, wir haben ja nicht nur Bäume untersucht, ne? Wir haben auch Bodenproben genommen und so, eine ganz toll war ja. Das auch. Gut. Haben wir auch in unserem Bericht geschrieben. Schön. Ne? Der Mensch war ja auch von der Universität, aber halt nicht, der konnte irgendwie nicht so spannend erzählen, das war so sein Problem, ne? Naja, aber nun sind ja jetzt, werden die ja, glaube ich, jetzt nicht unmittelbar nach Entertainment-Qualitäten an die Universitäten berufen. Das glaube ich auch nicht, ja. Ja? Ja, aber trotzdem, ich meine, es ist vielleicht so ein Thema, was dieses Jahr nicht war, Baumuntersuchung, ne? Hm. Aber du meinst schon, also jetzt vom Baumerklärer her, macht einsam. Da habe ich auch das Gefühl, ja. Ja? Na gut. Hab ich ja wieder was gelernt. Ja. Hast du das mit den Karpfen noch gehört? Between the Legs? Ja, den Karpfen habe ich gehört. Ja. Ich auch voll spannend. Ist doch aber hochinteressant gewesen, oder? Ja, wirklich. Ich ja. dachte mal, ich weiß nicht, irgendwie würde das, befriedigt doch das Angeln dann den Jagdtrieb gar nicht mehr, wenn man die Beute gar nicht mehr mit nach Hause nimmt. Meinst du nicht auch? Oder wenn man sie wieder reinwirft? Naja, das ist vielleicht eher so eine Art Verschachung. Ja, des Angelns. Naja, gut, ich meine, ich kann es verstehen. Ja, dass man eigentlich nur noch wie Kasparov quasi am Angeltisch sitzt. Und jetzt wartet, wie zieht der Karpfen, ja? Das ist auch wahr. Hm? Ja, zumal, ich weiß nicht, mein Vater hat Fische mitgebracht, die haben wir dann weggehauen, weil sie nicht geschmeckt haben. Deshalb ist ach, der angelt auch, ja? Ach, der war jetzt einmal angeln. Also. Ach so, naja. Aber halt. Na, dann waren das vielleicht gar nicht mal. Drei Fische mitgebracht, ne? Ja. Und was? Aber die waren, da waren die Büchsen waren noch drum, oder was? Nee, das waren echte Fische. Ah. Also nicht gebüchste, sondern. Nicht gebüchste. Gefangene. Gut, ungebüchste Fische. Ja, ja. Dann danke ich dir sehr für den Anruf. Jo, ja? Tschüss. Verlümmern. Was war das? Der Gruß ihm. Ja, das war Schülersprache, wa? Nee, das war ein Zitat aus Das Leben des Brian. Ah, ja. Ah, ja. Dann sag's mal nochmal. Schalümlam. Naja, dann nehme ich's hin als Zitat aus dem Leben des Brian. Ja. Tschüss. Hallo. Ja, hier ist Uwe, hallo. Uwe, du gehst jetzt davon aus, dass du voll was absolut total Interessantes zu erzählen hast, nehme ich an. Ja. Ja? Und was? Da würde ich dich mal fragen, wie es dir Donnerstag für uns in Hoyerswerda gefallen hat. Das ist doch jetzt aber ja keine Erzählung, sondern eine Frage. Ja, dann erzählte ich dir aber, dass dein Vortrag genial war. Das ist jetzt aber auch nicht gerade eine Erzählung. Ja, hat mir prima gefallen in Hoyerswerda. Ja, hast du mich erkannt? Ich habe 2 Meter vor dir gesessen. In der ersten Reihe. Hab ich gedacht, na, das ist doch dieser Hoyerswerderaner, habe ich gedacht. Und ja, habe ich richtig mit dir liegen. Und kurze Haare. Ja, schön. Hast du mich gesehen? Ich dich oh ganz vorne. Hast du mich gesehen? Ja. Das ist prima. Darf ich dir jetzt erstmal danken für den Anruf? Ja, okay. Super, tschüss. Hallo. Hallo? Ja? Ja, hier ist Karl Arsch von der Rennbahn. Kannst dich aber auch Krile nennen. Sag mal, das hast du ja jetzt hoffentlich nicht für einen witzigen Einstieg gehalten, eben die erste Bemerkung, oder? Nee, der Karpfenangler weiß dann schon, was das zu bedeuten hat. Das war jetzt ein Message für ihn? Ja. Ja, könntest du die nicht vielleicht entschlüsseln? Na gut, also wir waren heute, also wir beide, mit Emilia und Sassan im Lietzenseepark. Und da haben wir einen netten Mann kennengelernt. Er war, glaube ich, 54, arbeitslos. Und er hat nur mit Sprüchen um sich geschmissen. Er hatte wirklich... Was hat denn das jetzt mit dem Karpfenangler zu tun? Er war dabei. Ach so. Ja. Na, aber der angelt doch schon seit heute Mittag am Teltokanal. Ja, er war kurz drüben bei sich zu Hause, hat das gegessen kurz und dann... ein Freund von ihm ist ja auch noch draußen. Ah ja. Ja. Ach, das war jetzt deine Erzählung quasi. Nee. Also, bist du dir ganz sicher? Ja, aber sehr. Na, der Punkt ist ja, ich muss mir auch gleichzeitig noch sicher sein, dass das jetzt, dass das Gespräch weitergeht, dass jetzt noch eine aufregende Erzählung deinerseits kommt. Schrebergärten wäre noch mein Thema. Nee, ich bin ja nicht auf Themensuche, sondern ich sammle jetzt eigentlich nur, sagen wir mal, Erfahrungen, Eindrücke, Ideen, Erlebnisse, Anekdoten, ja, die jetzt im letzten Sendejahr nicht zur Sprache gekommen sind, es aber verdienen, in dieser Sendung mit Nachdruck nochmal zur Sprache gebracht zu werden. Und nicht nur mit Nachdruck, sondern auch in wohlgesetzten, bildkräftigen Worten. Aha. Ja, aha ist zum Beispiel so ein ausgesprochen wohlgesetztes, enorm bildkräftiges Wort. Ja, da entsteht eine Welt in der Nussschale vorm inneren Auge. Eine ganze Welt, ja. Ja. Gut, dann danke ich dir doch sehr für deinen Anruf. Tschüss. Und würde jetzt vielleicht erstmal noch eine kurze Musik machen. Das ist jetzt hier, Olle, Jet Fairs Half Japanese. Die haben eine schicke, schicke Doppel-CD rausgebracht mit ihren greatest Hits. Servus Leute, ich bin Brigitte Mira oder Inge Meisel und ich wollte noch... I was blind, but now I see. You made a believer out of me. I was blind, but now I see. You made a believer out of me. I'm moving on up now. We're getting out. But now I'm found, I believe in you, I've got no bounds. Moving on up now, getting out of the darkness. My love shines on, my love shines on. Stefan? Schönen guten Tag. Soll heute kürzer werden, das Gespräch? Schönen guten Abend. Nicht immer so endlos wie sonst. Mhm. Ist ja schwer, die Einheit zu gebieten im Redefluss. Dadurch ziehen die sich oft doch so hin. Ist ganz schwierig, rinzukommen. Weil, das muss ich jetzt nochmal. Erstmal wahrscheinlich in Richtung Hörerschaft sagen. Hörer. Schwarze Tante, sei mal ruhig. Hörer. Dadurch, dass die Sendung ja heute kein direktes Thema hat, sondern jeder mal über das sprechen kann, worüber er eigentlich mal sprechen will. Sachen, die im letzten halben Jahr liegen geblieben sind, hat das Expertengespräch selbst natürlich auch unmittelbar kein Thema. Und der Experte macht auch einen sehr liegen gebliebenen Eindruck. Stefan, worüber würdest du denn gerne reden und wonach wirst du von mir nie gefragt? Ich möchte über die Ähnlichkeit zweier kontraktiler Prinzipien sprechen. Sag mal, haben wir uns nicht eigentlich auf die Überschrift Originalitätstheoretische Überlegung? Nee, dann möchte ich vielleicht über die Ähnlichkeit dreier kontraktiler Prinzipien sprechen. Das ist aber irgendwie Abmachung. Darüber wollten wir nicht sprechen, Stefan. Wir wollten über... Arsch gemacht. Wir wollten über... Und wenn du mich nicht sofort was fragst, was mit kontraktilen Prinzipien zu tun hat, dann werde ich über die Ähnlichkeit von vier kontraktilen Prinzipien sprechen. Wir wollten über Originalitätsphänomene. Wir wollten darauf kommen, dass du ein total origineller Denker bist. Das steht ohne Zweifel. Fest, müsstest du noch sagen. Das wollte ich dir überlassen. Also. Ja. Ja, ja, dann, was stellst du denn vor unter Kontraktivitäts... Was war das? Kontraktile Prinzipien. Ja, unter kontraktilen Prinzipien? Dass man hier vielleicht alles ein bisschen zusammenziehen könnte irgendwie, von der Sprachhaltung her? Nee, offensichtlich nicht. Ich möchte über zwei kontraktile Prinzipien sprechen, die miteinander verbunden sind. Das eine Prinzip ist gerade in der Winters- und der Frühlingszeit, auch in der Herbstzeit, dem einen oder anderen schon mal untergekommen. Dass sag mal, du hast jetzt aber kaum eine Jahreszeit ausgelassen. Im Sommer auch, ja, selbstverständlich, der Heuschnupfen, das Niesen als kontraktiles Prinzip. Also man kennt das, also eine Kontraktion des fast des gesamten Körpers, nur mit dem Zwecke, durch die Nase Wasser, Schnotter und eben Luft auszustoßen. Ja, weiter jetzt aber... explosionsartig auszustoßen. Ja, aber so im darwinistischen Sinne macht denn das Sinn jetzt im Kampf der Arten gegeneinander? Ja, das... Bringt jetzt Selektionsvorteile? Ja, ja, dass ich, sagen wir mal, über eine Million Jahre hin niesende Gattungen nicht niesenden als überlegen erwiesen haben? Ja, ja, ohne Zweifel. Weil natürlich, also das ist ja ein Reinigungsmechanismus. Ein Reinigungsmechanismus, der darauf beruht, dass eingedrungene Fremdkörper die Nasenschleimhaut reizen und es da zu einer Reizakkumulation kommt, die dem Körper signalisiert, wenn er jetzt nicht etwas unternimmt und sofort etwas ausstößt, dann sei es ein Schrei, ein Niesen, dann geht es ihm gleich sehr schlecht, weil die Fremdkörper, das kann man ja nicht wissen, was da alles passiert. Und das ein ähnliches kontraktives Prinzip, das dem Niesen gleichwertig ist. Du weichst jetzt gleich ab, weil du wahrscheinlich Angst vor einer Zwischenfrage hast, oder? Nein, nein, ich habe keine Angst vor Zwischenfragen. Ich habe Angst vor Schlägen, aber nicht vor Zwischenfragen. Ja, dann will ich die Zwischenfrage zurückstellen. Zwischenfragen und sind ein bisschen lieber, wie Sterben. Lieber Schläge. Schläge verpassen. Ja, komm rüber. Nee, machen wir nachher. Ja. Gut, also das andere kontraktile Prinzip, das dem Niesen verblüffend aber ähnlich... Aber wenn jetzt eine Zwischenfrage einfiele, sieht, ja? Dann könntest du die beantworten, meinst du? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber... Ja, wenn wir uns mal jetzt den Stammbaum der Arten anschauen, ja. Welche war die erste niesende Art? Also Pantoffeltierchen, ist es ja schwer vorstellbar, niesende Pantoffeltierchen. Ja, es setzt irgendwie Atmungsorgane voraus, würde ich sagen. Aber ich kann mir auch niesende Fische vorstellen, also so... Die dann aus der Schwimmblase heraus niesen quasi. Na, oder, es gibt, oder das legendäre Kiemen niesen? Nee, es gibt ja nicht nur Knallkrebs. Ich habe ja schon von den vor der Sendung kurz berichtet, dass es Knallkrebs gibt, die so heißen, weil sie mit... Ja, ich muss jetzt zur Erklärung den Hörern sagen, Stefan Schwarz tritt vor der Sendung immer an und startet Bericht. Es gibt ja Knallkrebse, also die haben so große Scheren, ja. Und die knallen sie unter Wasser, den legen unter Wasser, knallen die zusammen. Nein, toll, das muss ja ein Lärm sein. Ja, ja, teilweise versteht man sein eigenes Wort nicht. Also, die knallen die zusammen, aber nicht um zu knallen, sondern um durch diesen Zusammenknall der Scheren einen Wasserstoß gegen die Feinde zu richten. Also auch eine Art Niesen mit den Scheren allerdings. Ja. Ja. Also da sehen wir, dass das kontraktile Prinzip des Niesens also tatsächlich einen Evolutionsvorteil hat. Außerdem gibt es Fische, die auch Scherenniesen eben, ja. die auch mit gezielten Wasserstrahlen und so auf Jagd gehen. Das gibt es alles. Mhm. Ja, bis hin zu Polizisten. Ja, am 1. Mai, ja, das gibt es schon. Also insofern ähnelt den Polizisten am 1. Mai etwas Fischähnliches. Ja. Eignet ihnen etwas Fischähnliches, ähnelt, ja? Ja. Wir wollen mal sprachlich versuchen, präzise zu bleiben. Nein, ich war gerade so versunken. Deswegen im Meer. Und ja. Deswegen hatte du ich das wirklich nicht mehr parat. Atlantiseske-Erscheinung. Schwarz, weiter. Ja, kontraktile Prinzip. Das zweite kontraktile Prinzip ist... Da bin ich ja gespannt. Die dem einen oder anderen ja schon bekannte... Kommt wieder aus dem Geschlechtsleben. Ist ja sowieso eins der Lieblingsthemen von Stefan Schwarz. Ja. Also Samagus. Samagus als kontraktiles Prinzip. Der eine oder andere wird es schon mal da erlebt. Da scheine ich doch recht gelegen zu haben in meiner Annahme. Ist ja auch sowas wie Niesen eigentlich. Ist so eine Art, ich sag das jetzt mal in so einem bübischen Begriffen, so eine Art Pullerniesen. Ne? Also weil es kommt zu einer Reizakkumulation ohne Zweifel. Also es kommt zu Reizen und der Körper, der mit dieser Reizakkumulation nicht klarkommt, denn er weiß ja nicht mehr wohin mit diesen Reizen, sagt, ich muss jetzt irgendwas tun, ich muss mich irgendetwas entledigen. Und schmeißt etwas raus, wirft Ballast ab. Wobei die Ejakulation, wenn man das mit einer Ballonfahrt vergleicht, also mit dem Ballast abwerfen, eher so ist, als wenn man den Korb irgendwie vom Ballon trennt und nicht einen Sack rausschmeißt. Also das führt jetzt zu weit. Aber das sind die beiden zwei kontraktilen Prinzipien, die ich nochmal in ihrer Ähnlichkeit noch einmal ganz, ganz deutlich vorgestellt haben wollte. Das Niesen auf der einen Seite und die Ejakulation auf der anderen Seite. Zwei kontraktile Prinzipien, die uns mehr oder weniger Freude bereiten. Ja. Also das Niesen kommt ja ungewollt. Ja, die Arbeitsthema haben sie dir quasi auf der Seele gelegen und ja, ja. Konnte ich sie hier nie loswerden. Pullerniesen, ein Begriff, der sich in die Seele von Stefan Schwarz eingebrannt hat. Jetzt ist er endlich los. Viele ungebrannte Seelen werden jetzt wahrscheinlich die erste Berührung mit diesem. Ich kann also dem Hörer auch begrifflichen Brenneisen. Kann dem Hörer auch nur empfehlen, mal darauf zu achten, wenn er denn, also den Hörern vor allem, wenn er denn mal wieder in die Gelegenheit kommen sollte, eine Ejakulation zu haben, Samagus, sei er fremd oder selbst verursacht. Ja, also nicht wundern, wenn die Freundin Gesundheit sagt. Ja, auf dieses kontraktile Prinzip zu achten, das ist so eine Art, so eine, was Niesenartiges hat irgendwie, die Ejakulation. Das finde ich spannend, also. Vielen Dank, Stefan Schwarz. Wer dreimal Puller niest, ist doof. Hallo nach Deutschland. Unüberhörbar die akustische Anmutung und die Stimme von John Spencer, bei dem ja hinten immer noch Blues Explosion rankommt. Aber hier nennt er sich Jonathan Spencer und hat noch drei andere Menschen dabei. Bosshawk ist echt eine schicke Platte. Boah, aber jetzt habe ich mich aber wieder voll verbrabbelt hier. Hallo? Da hat jemand verzweifelt. Hallo? Ja? Ja, Tag? Hallo, hier ist Daniel aus Erkner. Tag, Daniel aus Erkner. So, was brennt dir denn auf der Seele, was du jetzt in der Sendung unbedingt loswerden wolltest? Was einen Unterhaltungswert hat, was spannend ist, hinten auf einer Pointe landet und gleichzeitig noch bildend, Intellekt herausfordernd. Ja, das ist ja schwer, aber ich wollte... Natürlich ist es schwer. Aber ich meine, wer jetzt, sagen wir mal, 11 komplizierte Zahlen hintereinander wählen, zu tippen versteht auf dem Telefon, ja? Der verfügt ja doch über ein gewisses intellektuelles Level. Na, das stimmt. Nee, ich wollte dich mal dran erinnern, du wolltest doch mal eine Mondsendung. Richtig, machen. Ich danke dir sehr gemacht? Für die Erinnerung. Nee. Tja. Habt ihr denn einen Kalender da? Seid ihr mondsicher? Seid ihr irgendwie astrologisch gebildet? Das wäre natürlich toll, das an einem Dienstag zu machen, ja. An dem Voll- oder Leermond ist. Müssen wir mal gucken. Ja, da. Ja, wir haben hier einen Kalender, mal gucken. Toll, toll. Wann bist du denn wieder da? Also 4 Wochen? Naja, jetzt die nächsten 4 Wochen müssen wir wegstreichen, irgendwann ab Mitte Juli so. Mitte Juli. Ja, dass wir uns jetzt quasi auf einen Termin für die Mondsendung einigen. Ja, dass vom Atmosphärischen her schön ist. Mhm. So, dass man dann auch alle Anrufer bitten könnte, jetzt wissen die Gardinen zu öffnen und sich in das fahle Licht des Mondes zu setzen und den Schatten, den der Mond auf ihren Teppich wirft, im Auge zu behalten, wenn sie dann anrufen und was zum Mond erzählen. Also, 23. Juli, das ist Halbmond. Nee, Halbmond gilt nicht. Vollmond also, oder... Eine Woche später, 30. Ja. 30. Was, ne, August. Von Halbmond zu Vollmond soll eine Woche dauern? Ja. Naja, es war so ein bisschen weniger, als also ein bisschen mehr schon als Halbmond. Neumond ist Nullmond. Wie ist denn das Zeichen da, wo gar nichts drin ist, wa? Da sieht man, glaube ich, Na, dann müsste das ja 2 Wochen später wieder sein. Also 13. August. Doch, 13. August. Das war. Aber ihr denkt euch da jetzt irgendwas nein, aus, wa? Ihr habt ja da jetzt wahrscheinlich irgendeinen blöden Abreißkalender oder einen Beate-Use-Kalender oder irgendwas und denkt euch jetzt einfach irgendwie Daten aus. Nein, 13. August. Tag des Mauerbaus müsste das sein. Und das Vollmond? Ja. Glaube ich da ja nicht. Doch. Ach. Doch. Da sieht man die Flüchtlinge mal besser. Bei Vollmond. Ist ganz ungünstig. Dann sollten wir lieber Neumond nehmen. Na, das war 2 Wochen davor. Aber du musst... Ja? Ja. Und Dienstag? Auch Dienstag genau? Ja, das war ein Dienstag. Na, da werde ich zu Hause selber nochmal kontrollieren. Ja, das ist ein Dienstag. Ja. Was machst du jetzt beruflich? Beruflich, ich bin Schüler. Mhm. Und habt ihr schon Astronomie? Nee, das gibt's nicht mehr. Ach, gibt's ja nicht mehr? Nee. Als Fach gibt's es ja nicht mehr? Nee, unser Erdkundelehrer ist ganz traurig, der ist nämlich Astronomielehrer auch und der wollte immer das machen, aber das gibt's nicht mehr, haben sie abgeschafft. Ah, oh, nun sind doch jetzt aber bald Ferien, wa? Ja. Ja, und Woche. Jetzt als Schüler, hat man da manchmal auch den Ehrgeiz, was Nützliches zu machen? Ja, an sich schon. Eher nicht, wa? Na, und aber vielleicht auch das Herz des Geografielehrers zu erfreuen? Dass ihr jetzt einfach mal so eine Art Mischung aus so ein Sprechfunk-Mondfahrplan macht. Dass ihr jetzt für das restliche Jahr rausarbeitet, an welchen Dienstagen Voll- oder Neumond ist. Ja, dass man das präzise platzieren könnte, die Sendung. Können wir machen. Und ihr könntet euch vorstellen, dass das Herz eures Geografielehrers überfließen wird vor Freude. Ja, aufgeweckte, junge, neugierige Menschen, die mit weit aufgerissenen Augen an seinen Lippen hängen und ihn bitten, gemeinsam mit, also einfach sein Wissen, seine astronomische Weisheit ihm abverlangen und um seine Mithilfe bitten zur Erstellung eines quasi, wie soll man den Kalender jetzt nennen, 100-jährig bringt der, stimmt ja da überhaupt gar nicht, eines Sprechfunk-Mond gegeneinanderschneiden geschnittenen Kalenders. So könnte man das formulieren, als Arbeitstitel jetzt mal. Mhm. Ja? Naja, aber wobei ich nicht glaube, dass der die Sendung hört. Also der ist schon so 50, 56. Nee, das reicht ja, wenn reicht. Ihr hört die Sendung, ihr ja. Seid jetzt gewissermaßen für die Sendung zuständig und er ist für den Mond zuständig. Ja, und jetzt, wenn ihr euer Wissen zusammenlegt quasi, dann könnte ja so ein Kalender rauskommen. Das wäre sehr schön, wenn ihr den hierher schicken würdet. Das machen wir. Ich bin stolz auf euch. Ja. Ja? Doch, auf welche Schule geht ihr, dass man das vielleicht auch nochmal lobt? Gymnasium Erkner. Im Gymnasium Erkner, dass man das nochmal lobend erwähnt. Ja. Habt ihr denn vielleicht auch bald einen Namen? Ja. Ihr müsst bestimmt Gerhard Hauptmann heißen, oder? Gerhard Hauptmann, das können wir nicht machen, weil nur Zittern, was ist das, Grünheide und das Friedrichshagen, die heißen schon so. Ach, die heißen schon alle so, weil ja. Und da wollen die jetzt Heinrich Heine nehmen. Hat der was mit Erkner zu tun? Ja, das wüsste ich auch nicht, aber glaub's nicht. Aber das hieß schon seit 50 Jahren so zu Ostzeiten und davor und jetzt wollen sie das wieder so nehmen. Ach so, und wurde aber vorsichtshalber erstmal schnell umbenannt. Naja, ich weiß nicht. Ja, weil man ja nicht weiß, was hat Heine in den 30er Jahren in Moskau gemacht. So ungefähr. Ja. Und jetzt hat man festgestellt, Heinrich Heine in den 30er Jahren in Moskau längst tot. Von daher, von daher relativ unschuldig. Ja? Stimmt. Super. Jetzt frage ich mich aber, also es kann ja sein, 30er Jahre, 80. Aber andererseits. 1900, also das kann man ja, ja geteilt sehen, sage ich mal. Ja, wäre denn Heine jetzt ein Vorbild für euch? Heine, ich kenne nicht so viel von dem. Also den Zitat, den ich mal gehört habe, war ein Kurzvertrag über den ab. Ich kenne gar nichts von dem. Heine, ihr sprecht jetzt von Heine, ja? Oder hast du Heiden eben gesagt? Nee, Heine. Heine. Heinrich Heine. Heine, ja. Ja, naja, nee, wollte ich jetzt nur wissen. Ja. Nee, beim Fall auch, sagen wir mal, in Zeiten von AIDS ist es ja vielleicht doch interessant, weil der an Syphilis gestorben ist. Ach so. Und dann aber Deutschland meine Trauer. Mhm. Und das alles vor Erfindung des Kondoms, wobei weiß ich jetzt ja nicht genau. Aber auf jeden Fall vor der Erfindung des Penicillins. Ja, müsste so ungefähr 1850 oder so gestorben, weiß ich nicht. Ups, weiß ich nicht. Jetzt. Ist auch nicht genau, aber so in dem Dreh eher ein bisschen später, würde ich sagen. Ah. Ja, dann danke ich euch für diesen Erkneraner Anruf. Ja, bitte. Grüße an den, Ja? Erdkundelehrer. Ja, ja, ich wollte gerade überlegen, also im Grunde halb abgewickelt eigentlich, oder? Als Astronomielehrer gilt da nichts mehr. Ja, Russischlehrer ist und auch noch. Alle Reputation zieht er jetzt aus der Geografie. Ja. Aber Russisch ist jetzt auch eher nicht so hoch angesehen, oder? Naja, aber ja, macht er auch nicht mehr. Aber der ist voll mit Erdkunde ganz gut eingestellt. Und lernt ihr noch fleißig Russisch eigentlich? Aber. Ja, natürlich. Heißt ihr aber. Ja? Hm? Und warum? Mit welcher Absicht? Naja, jetzt. Um jetzt auch Texte von beliebten russischen Rockbands entziffern zu und verstehen zu können? Mitsingen zu können? Also, den einzigste war mal Wladimir Wysotsky, oder wie er heißt. Ja. Also, das war das einzigste. Was habt ihr mit dem gemacht? Nee, eine angehört. Eine angehört. Ja, ja, dann mal. Na, das anhören kann man ja, wa? Hm? Im Grunde braucht man dazu dann eigentlich auch keine Sprachkenntnisse. Kann man ja auch sich anhören, ohne dass man. Naja, aber mit ein bisschen Verstehen, sag ich mal. Ah, ja. Hm? Verstehen ist anhören. Ja. Schön. Dann danke ich euch für, also danke ich dir für deinen Anruf. Ja. Und die anderen für die Hintergrundgeräusche. Ja, das ist schön, das macht irgendwie atmosphärisch dichter. Gut. Sag mal, habt ihr einen Fernseher auch zufällig da? Ja, ARD. Läuft ja, was ist denn da? Wir haben Biolek geguckt, die uns. Ja, und was machen die denn da jetzt? Ja, Biolek halt erkannt. Ja. Aber das sieht ja, was ist jetzt kriegt völlig... Das nicht durchgeschnitten wirklich. Ja, soll, ob das lustig ist? Das scheint, soll lustig sein, oder? Kick mal, das soll lustig sein. Jetzt beißt die da an dem Stoffdings rum. Na, das ist aber voll lustig, du. Ho, ho, ho, ho. Besonders der Dicke da rechts so. Ja. Ach, kick dir an. Mann, oh Mann, da läuft aber teilweise ein Schrott im Fernsehen, oder? Ist ja erschreckend. Und ihr habt jetzt aber auch keine Vorstellung, was das ist, was da im Fernsehen läuft. Nur mal im Videotext gucken. Ja, guckt mal im Videotext. Ein zugebundener Buchladen, wenn mich nicht... Ja, ein Buchladen, ein englischsprachiger Buchladen. Das heißt, by the book steht da, by the book. Da steht Ellen oder so, soll das heißen. Irgendwas Englisches. Ah ja, das scheint doch lustig zu sein. Ja. Gut, jetzt sieht's aber ein bisschen Wickert-mäßig aus, oder? Ja, den haben wir auch geguckt vorhin. Ja. Ach, und wer ist das jetzt? Ellen heißt sie, richtig. Ach, Fernsehkicken macht ja doch Spaß, gemeinsam Fernsehkicken. Nur für ein... Eieiei. Ach, na, das ist aber eine brisante Serie. Ich muss jetzt erstmal Schluss machen. Ich muss ein bisschen kicken. Tschüss. Tschüssi. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hey, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Was hopp, hopp? Naja, die letzte Sendung war ja Langsamkeit. Heute ist wieder flott zur Sache. Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, was ist denn die Sache eigentlich? Hast du auch nicht mitgekriegt? Nee, ich habe auch keinen Fernseher. Ja, naja, gut, das ist ja, das verzeihlich, ist entschuldbar. Das ist in Ordnung, ja. Mhm, das ist okay. Ja, habe ich leider Fußball verpasst und so. 1-0. Für wen? Kroatien. Haben die heute gespielt? Ja. War gegen, Handball, nee, gegen, Fußball, gegen, ja. War Fußball, das kann ich nicht unterscheiden. Gegen, so. Gegen wen haben die denn gespielt? Weiß ich nicht. Das ist aber so ein großes Interesse, hast du aber Fußball dann aber doch nicht, oder? Ich habe ja auch keinen Fernseher. Nee, aber da schwimmst du so im Strom mit, denkst, jetzt ist EM, alle quatschen über Fußball, will man ja ein bisschen irgendwie mitreden. Interessiert mich ein Dreck, aber mitquatschen. Genau. Ja? Aber ich oute mich auch schnell. Na, mir gegenüber. Ja, weil ich nur aber auch erstens ein Menschenkenner bin und sowieso, sagen wir mal, deinem Tonfall entnehmen kann, ob du jetzt die Wahrheit sprichst oder lügst. Ach so. Und zweitens, weil ich ja dann sowieso kompetent bin und dir von vornherein alles ganz genau weißt. Aber ja. Morgen jetzt wirst du doch wahrscheinlich forsch mitreden und sagen, Mann, das hat aber geregnet da auf dem Platz. Geregnet, ja? Ja, hat geregnet. Ach so, guck an. Ja, das sind ja auch so Sachen, die einem immer verschwiegen werden in den Sportnachrichten eigentlich. Ja, ne? In der Zeitung steht es dann auch nicht. Na, aber im Kicker? Den lese ich ja auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der da drin steht. Die müssen ja irgendwie müssen ja auf den Text voll, müssen die ja voll kriegen, oder? Haben sie bestimmt viele Bilder. Ja. Ja. Gut, aber du willst jetzt wahrscheinlich was voll Interessantes erzählen, was bisher überhaupt noch nicht zur Sprache gekommen ist. In keiner der bisherigen Sendungen, oder sagen wir zumindest im letzten Jahr. Ja. Meinst ja? du? Ja, ist das eher jetzt was Anekdotisches? Oder eine Sache, die du gelesen hast und die, wurde, die dir, also, die, von der du schwer fasziniert warst? Ja, schwer fasziniert war ich von meiner letzten Party. Ich habe letztens eine Party gemacht, die war richtig geil, ja. Naja, ich nehme an, da waren vier Leute da und die Musik war gut und die habt ein bisschen getrunken und ein bisschen gegessen und auch toll gequatscht. Ja, gequatscht vor allem, ganz viel. Ja. Ja. Das machen wir immer gerne. Ja, jetzt hast du aber eine schöne Beschreibung von der Party. Ja. Also jetzt habe ich ja eine schöne Beschreibung von der Party. Ja, siehst du? Ja. Ja. Aber direkt irgendwie so eine anekdotische Zuspitzung, die man so pointiert erzählen könnte. Ja, genau. Ja, genau ist gut. Die hast du jetzt nicht, oder? Eine Anekdote? Ja, irgendwie sowas. Ja, was die Party betrifft. Was jetzt der Mitteilung wert wäre. Sodass jetzt, sagen wir mal, 100.000 Fritzhörer, die jetzt wahrscheinlich an den Radios sitzen, jetzt alle gebannt sind und denken, ach, jetzt soll er weiterreden. Ja doch, jetzt, ach, eine Kunstpause, die sitzt, das stimmt, das steigert die Spannung, aber bitte red doch weiter und komm zum Ende. Sowas hast du jetzt nicht. Nee. Naja, aber angerufen hast du immerhin. Ja, genau. Eigentlich wollte ich dich ja was fragen. Ach. Ja. Deshalb rufe ich eigentlich an, Kuttner. Einfach, weil du jetzt davon aussiehst, dass ich so überprall an Lebensklugheit auch bin? Ja, du hast mir schon mal geholfen. Das war schon lange her. Oi, wobei habe ich denn dir geholfen? Ach, das war vor 2 Jahren oder so. Da brauchte ich noch ein paar Leute, die mit mir in Urlaub fahren, weil ich zu viele Plätze mischte. Ach, und dann bin ich mit dir in Urlaub gefahren? Ich du bin aber auch nett. Mit in Urlaub gefahren. Ach, ich würde dich nicht mitnehmen. Ach so. Nein, da hast du mir die Möglichkeit gegeben, dass da über das Radio ein paar Leute angerufen Und dann sind Leute mitgekommen? Da sind echt Leute mitgekommen, ja. Und war ein voller Erfolg dein Urlaub? War super. Och, guck mal, ich bin ja auch stolz. Urlaub und so. Ja, schön. Ja. Nein, eine andere Frage. Jetzt sag nicht, dass du jetzt irgendwie so ein verfallenes Bahnticket hast, was du loswerden willst. Nee, eigentlich nicht. Na, frag mal. Nee. Das ist ähnlich, ja. Siehst, na, ei. Und du rufst alle 2 Jahre an, wa? Du rufst alle 2 Jahre an. Ja, aber zwischendurch höre ich auch alle 3 Monate zu. Das freut mich ja sehr. Ja, wa? Ja. Ich bin so ganz extremer Mithörer. Ja, schön. Ja. Aha. Ach nee, ich frage einfach nicht. Das finde ich sehr schön. dass es dir gelingt, Anstand zu wahren und Würde. Ich hätte dich jetzt nicht ausgenutzt und dein Radio-Image, das wäre wirklich nur Lebensweisheit gewesen. Aber wäre nur Lebensweisheit ja, gewesen? Ja, im Prinzip. Ich nehme an, dass du jetzt wahrscheinlich Probleme mit Frauen hast. Nein. Nein, das ist nicht das Problem. Haustiere? Nee, so. Was gibt's denn noch so für Problembereiche? Ach, beruflich. Ja. Da sag jetzt nicht, dass du ein berühmter Radiomoderator werden willst. Nee, ach, das zeug nicht. Nee, an. Schauspieler? Nein. Schlagersänger? Nein. Alles nicht? Ach, nein, ich habe gerade so mein Studium fertig und so und nun komme ich aber damit nicht so richtig klar mit dem Zeug und naja, aber das ist auch tatsächlich mein Problem und ja, das ist irgendwie ein bisschen problematisch. Bisschen Depri zurzeit, weißt du? Ach. Ja. Aber erstmal relativ viel freie Zeit, nehme ich mal an. Ja, das ist gut, ja. Ja, dann nutz die. Das mache ich. Ja? Und versuch also diese Deprimiertheit mit Hilfe des schönen Wetters. Ja. Ja, und sagen wir mal auch der Tatsache, dass viele Menschen jetzt ja eher dürftig bekleidet sind. Ja, was ja die Attraktivität in vielen Bereichen auch erhöht. In vielen Bereichen. Ja, ja. Nicht in allen. Dass du dir dieser Tatsache einfach bewusst bist. Ja. Und du jetzt ausnutzt und sagst, ist jetzt eine Zeit, in der ich viel Zeit habe, wo das Wetter schön ist ja. und ich mach was draus. Ja. Ja. Die Probleme kommen entweder wieder, bleiben bestehen oder sie verschwinden so, ja. Ja, das ist recht logisch. Ja? Aber wenn sie dann da sind, also dann werde ich mich ihnen stellen, aber erst wenn, genau dann, wenn sie wirklich da sind. Ah, und werde mir jetzt aber von den Problemen nicht dieses wunderbare Wetter und die leicht Bekleidetheit vieler Menschen versauen lassen. Ja, das ist, siehst du, die Lebensweise habe ich jetzt gebraucht. Jetzt bin ich wieder gut drauf, schwing mich aufs Rad. Schön. War eine Kneipe. Ja, mach das. Genau das wollte ich dir sagen. Im Grunde mit anderen Worten habe ich es gesagt, aber eigentlich das war's. Die Quintessenz. Ja, ich danke dir dafür, dass du hier angerufen hast und mir die Gelegenheit, hier wieder voll den Lebensweisen raushängen zu lassen. Ich danke dir auch. Tschüss. Gut, na, mach's gut. So, dann hören wir jetzt mal erstmal wieder schöne Musik, eine flotte, schicke neue Platte von Red Crayola. gibt's Armor and Language, heißt die. Armor and Language. Und das ist echt so ein netter Song, Ballad of Eunice und Sophia. Und der besticht, also erst ein tolles Lied. Und dann sind da so super schöne, absolut fiese, fast untergründige Störgeräusche drin. Also den müsste man jetzt ein bisschen lauter machen, um sich den Song anzuhören und voll Genuss dabei zu haben. Red Crayola. Twin engine ATR-42 that crashed into the Atlas Mountains 10 minutes into a routine flight from Agadir to Casablanca on August the 20th, 1994. Accident is the deliberate desire of the captain who switched off the automatic pilot, hurled the aircraft at the ground. It was a deliberate decision to commit suicide. Es wird 0:32 Uhr. Fritz, Kurzinfo. Unglück. Bei einer Explosion in der Moskauer U-Bahn sind am Abend 4 Menschen getötet und mehrere weitere schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelte, ist zunächst nicht klar. Tragödie. In einem Einkaufszentrum in der brasilianischen Hafenstadt Sao Paulo sind heute durch eine Gasexplosion mindestens 26 Menschen getötet und 200 weitere verletzt worden. Unter den Trümmern werden noch zahlreiche weitere Opfer vermutet. Polizeieinsatz. Die Geschäftsstätte der Bündnisgrünen des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern wurde gestern Abend durchsucht. Hintergrund der Aktion war nach Angaben einer Parteisprecherin der am Wochenende aufgetauchte Tonbandmitschnitt eines Gesprächs zwischen einer Verfassungsschutzmitarbeiterin und der Kurdirektion in Göhren. Abschied. Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat Bob Dole hat nach 35 Mitgliedsjahren im Kongress sein Mandat niedergelegt. Er kandidiert bei der Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Clinton. Mahnung. In der westafrikanischen Republik Nigeria hat die Opposition für heute zu einem Generalstreik aufgerufen. Damit soll an die Präsidentschaftswahl vor genau 3 Jahren erinnert werden, die anschließend von der Militärregierung annulliert worden war. Sport. Mit Fußball. In der Europameisterschaft in England siegte Kroatien über die Türkei mit 1:0. Italien bezwang Russland 2:1. Wetter. Schauer und Gewitter, früh um 15 bis 19 Grad am Tage im Fritz-Nordland, dann halbwegs sonnig bis 27 Grad. Verkehr. Es gibt keine Meldungen, weiterhin gute Fahrt. Der stellvertretende Bundeskanzler für Sonntagslustigkeit warnt. Ein Fritz-Frühstücksradio von 12 bis 14 Uhr enthält pro 2 Stunden 120 Minuten. Das kostet Zeit. Lass ihn weg. Und führt damit zu einer vorübergehenden Erhöhung der Witzfrequenz. Was? Was? Auf den verstärkten Ausstoß humorvoller Feinsinnigkeiten zurückzuführen ist. Überraschend dabei der pädagogische Anspruch. Ich war einmal ein Land, nicht gerade breit, wieso es von allen nur spöttiglich England genannt wurde. Alles Banane! Nur echt mit den Arschkrampen Onkel Hotte, Pavian Meyer zu Brochterbeck und Erwinchen. Sonntag, 12 bis 14 Uhr. Fritz, Frühstücksradio. Guten Appetit. Zabong, suppt dir die Fresse. Alles voll Suppe, ne? Nö, hier ist jetzt aber jemand, der bestenfalls Krampe ist. Wey! Oh, you switch it! Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass es eine Stunde der Freude, der Befreiung ist. Eine Stunde, auf die wir alle, nicht nur in Berlin, auch im ganzen Bundesgebiet, auch wir in der Bundesregierung gewartet haben. Wir haben sie erhofft. Erleichterung, dass es einen Schritt weitergeht, und ich hoffe auch, dass es eine Stunde der großen Hilfsbereitschaft ist, damit wir mit all den Sorgen und Problemen, die jetzt auf uns zukommen, auch gut fertig werden. Aber ich sage noch einmal, herzlich willkommen. His way and can make you feel that everything is good. Then I act like a woman, and he likes a woman to act like a woman should. If he's late and I'm alone, and he doesn't telephone, and the kiss that greets him says I understood. Then I act like a woman, and he likes a woman to act like a woman should. And if I keep that love light shining in my eyes, though I'm hurt by something he may say, it doesn't take him very long to realize that it's more than just devotion that makes me act that way. Years go passing by, if I still can catch his eye, and his love runs deeper than he thought it could, then I act like a woman, and he's got a woman who acts like a woman. Like a woman should. FSK von ihrer Marilyn Monroe Cover, von ihrer, wie heißt das, neuen CD, International. Die habe ich neulich am letzten Freitag versucht, mir im Roten Salon anzugucken. Es war unerträglich, lag aber nicht an FSK, sondern am Roten Salon und am Wetter. War total heiß, total voll, sofort Ohnmacht. Und dann im Flur wieder erwacht und wer sitzt neben mir? Martin Petersdorf. Einen Trost, der, sagen wir mal, das kulturelle Level von FSK durchaus halten konnte. Und der hat dann beruhigend auf mich eingeredet. Erfrischend und beruhigend auf mich eingeredet. Und dann bin ich schnell nochmal reingegangen und habe nochmal 10 Minuten FSK genossen und musste dann aber wieder raus. Hitzewellen. So, und jetzt telefonieren wir hier noch ein Stück weiter. Und ist ja heute völlig ohne Thema. Geht jetzt nur darum, ihr habt die Gelegenheit, total spannende, interessante, erregende, nervenkitzelnde Erlebnisse, Erfahrungen, Ideen, Selbsterfahrungen so ja hier zum Besten zu geben. Und das Bedürfnis ist offensichtlich sehr groß. Also der Wille ist stark, allein das Fleisch ist wieder schwach in aller Regel. Hallo? Ja, hi Gott, moin moin. Hans-Klor? Moin moin. Ja, eins klar? Ja, eins klar. So. Ich kann ausländisch, merkst du, ja? Ich kann fast ausländisch, sag ich. Ja, fast, wa? Ja, von wo kommst du? Na, ich bin jetzt hier in Potsdam, aber ich komme ursprünglich aus Hamburg, ziemlich aus dem Norden da. Hamburg? Ja. Direkt Hamburg selbst, Hamburg? Nee, 20 Kilometer außerhalb. So um Hamburg rum? Ja, innen rum und... Also eher so ein Kaff? Ja, genau, so 1500 Seelen, richtig so kleine. 1500 Fischköpfe? Ja, und dann hat sie mich hierher verschlagen. Und wie heißt es Kaff? Großensee. Großen See. Ein Widerspruch, wa? Kleines Kaff und heißt es Großen See. Ja. Ja. Na, sehr deutsch. Und wie den Mund voll nehmen. Ja, na, aber ist auch ein großer See da und so. Und da kann man gut. Na gut, dann von daher. Der verschlagen und so. Der Ostsee wahrscheinlich, meinst du? Der Nordsee. Der Ostsee, der Nordsee. Was? Na, ist da bei euch in der Nähe? Ja, klar, ist nicht weit. Siehst du? Ja. Gut. Ja, was willst du denn hören? Ich hab da irgendwie... Findest du auch toll. Von den Geografiekenntnissen her bin ich, glaube ich, auch einer der begnadetsten Moderatoren, oder? Da hast du mir weit was voraus. Also ich habe in Erdkunde und so... unser Lehrer da gefragt hat, was wo ist hier und wo ist das immer. Ach, schon wieder Nachrichten im Fernsehen. Was? ARD Nachtmagazin. Oh, da haben sie den Wickert aber voll umgespritzt. Der ist kaum wieder zu erkennen. Also jetzt sagt bloß, guckt nebenbei fern. Na, der läuft noch hier von... Und umbenannt haben sie ihn außerdem noch. Na, das gibt's noch nicht. Das war alles die Russenmafia. Umgespritzt, neue Motornummerin, WOM. Ja, na, echt? Hör mal zu. Kaum wieder zu erkennen, der Wickert. Ah. Jetzt sieht er aus wie eine Frau. Mann, die lassen sich heute einfallen in der ARD, du. Um das Publikum immer auf Trab zu halten, an Fernsehgerät zu fesseln. Ist das so? Ja, jetzt zeigen die so ja Feuerwehr. Das ist ja und das ist ja ein alter Instinkt. Jeder wollte ja früher mal Feuerwehrmann werden. Ja? Ja. Das dann kommt. So, ja? Was? Bei dir war das auch so. Bei dir auch. Nee, bei mir natürlich nicht. Nee, ach, bei dir nicht? Nee, also ich, also was das angeht, da war ich ausnahmsweise mal nicht so stereotyp veranlagt. Was wolltest du werden? Na, also ich hatte irgendwie relativ diffuse Vorstellungen nur. Ich fand, aber irgendwas mit Fisch hast du dir gedacht. Irgendwas mit Fisch müsste zu tun haben. Also, das muss man mal echt sagen. Also hier so in Potsdam und Berlin, da, wenn die Leute irgendwie so ein bisschen Moin Moin eins Chlor hören, da, das Wort Fisch, das geht dann aus den Gehirnwindungen nicht mehr raus. Naja, aber wenn du Moin Moin eins Chlor sagst, dann ist doch aber auch klar, dann muss man doch an Fisch denken. Na, wir haben ja da oben... Das hat doch eine hypnotisch-suggestive Wirkung. Wir haben noch mehr als Fisch noch. Du kokettierst doch auch damit. Na ja, warten, Fischbüchsen. Pass mal auf. Ich hab angerufen... Und Bommerlunder. Bommerlunder? Nicht? Da ist was zum Schnaps, war. Ja. Ja. Also den habe ich persönlich noch nie getrunken, Maria. Ach so, den hätte ich auch immer da oben geortet, trotzdem er die Toten Hosen von dem singen. Von Bommerlunder. Von Bommerlunder. Ja, ist mir bekannt. Ja, aber die kommen aber ja nicht von da. Du lenkst irgendwie die ganze Zeit ab, ne? Du willst mich auch... Weil naja, weil ich muss natürlich irgendwie zusehen, dass wir jetzt irgendwie nicht über springende Lachse reden. Aber lass mich doch mal kurz was zu Ende ausführen, wa? Ja. Weil es ist ja irgendwie eine Diskrepanz. Einerseits hast du... Ey, Diskrepanz hast du toll gesagt. Das ist schön. Das also ich meine, erstens den Blick dafür zu haben, so eine Diskrepanz als solche zu erkennen und sie dann auch noch so zu benennen. Super. Ich jetzt mal? Ja, hast okay. du mir deinen Namen überhaupt gesagt? Na, willst du ihn wissen? Lieber junger Großenseher, natürlich. Meinst du, ich kriege ihn raus, ohne dass du mich unterbrichst? Ja, ist ja so lang. Ja. Hast du einen Doppelnamen etwa? Ja. Dann würde ich dir natürlich, heißt du vielleicht Leuthäuser Schnarrenberger? Nee. Nee, es sind vier Buchstaben. Na, dann geht doch Sven. Nein, vielleicht lass mal weiterraten. Pete. Nee. Hein. Hein, mach keinen Scheiß. Nein, also ist ein nordischer Kennst Name. Du den? Das ist mein Lieblingswitz. Hein, mach keinen Scheiß. Schon ein nordischer Name. Kennst du den? Kennst du den Witz? Hein, macht keinen Scheiß? Nee, lass hören. Schade, die kann ich jetzt nicht erzählen, hab ja schon die Anekdote verraten. Das war jetzt eigentlich die Anekdote. Die ist natürlich völlig unlustig, wenn man den vorher nicht weiß. Anekdote? Also die Pointe, entschuldige. Pointe, wa? Naja. Nicht Pointe, Pointe. Pointe. Ja, hier. Mit so einem nasalen N, Pointe. Ja, ich weiß, hier im Osten, da haben die irgendwie so ein paar merkwürdige Sprache, Pointe und so, ne? Ja, da werden also Fremdwörter noch als solche genommen und auch erkannt und identifiziert. Wird ja auch Equipment gesagt. Statt Equipment wird hier gern Equipment gesagt. Ja, ehrlich? Ja. Der Potsdamer sagt Equipment? Ja, das habe ich ja in der HFF total oft gehört. Equipment. Ach, bist du an der Filmschule? Ja. Und ach, und du willst jetzt ein berühmter Regisseur werden? Nee. Was denn dann? Na, Tonmensch. Ich mach da Ton. Ein Toni. Ein Toni. Ja, genau. Ach, siehst du da, Mensch, scheiße. Ach, jetzt habe ich wieder die schönste Musik nicht mit für Menschen deines Schlages. Was? Da gibt's einen wunderbaren alten DDR-Kinderlied. Das heißt, Toni, 17, bitte kommen. Echt? Ruf der ganze Kinderchor. Ja, da sind jetzt aber nicht so Tonmenschen mit gemeint. Nee, sondern die Polizeiautos hießen alle Toni. Toni. Nein, komm, kriegst du meinen Namen noch raus oder soll ich ihn gleich sagen? Na, Pete, Hein hatten wir jetzt durch. Wir haben jetzt alle fischigen Namen. Sind wir durchgegangen, oder? Gibt's noch andere? Naja, Lars. Lars, naja, siehst du, ach Mist, Anna, den hätte man noch hinkriegen können, oder? Also denke ich auch, ja, ist ja ein echt nordischer Name. Ah ja, stimmt. Ach, ist das ein Ärger. Und deine Eltern, haben die auch so schöne nordische Namen? Na, Bruno ist nicht so nordisch, ne? Bruno ist nicht so nordisch. Und bei Heidi denkt man auch eher an die Alpen, wa? Ja, oder an die Lüneburger. Ja, an die Lüneburger Heidi, wa? Ja. Heidi, Heider. Ja. Ja. Also ich will, pass auf, aber du wolltest ja noch was voll Interessantes erzählen, ja, oder? Ich wollte mal, ich habe extra hier so in meinem Kopf, in meinen Windungen gekramt und dachte, was kannst du mal erzählen und so, ne? Und da habe ich gedacht, ich lasse dir mal die Auswahl. Also ich kann entweder erzählen so eine etwas kuriose Geschichte mit dem Arzt, die ich in Berlin erlebt habe, oder ich kann dir erzählen von den... Ein Tierarzt? Ja, ganz normaler Arzt. Normaler. Ich kann dir aber auch erzählen von meinen, wie soll ich sagen, von meiner Unentschlossenheit und meiner Unwissenheit, die ich heute am Einkaufen hatte. Oder ich kann dir erzählen von meinen Problemen, die ich mit den Fahrrädern habe, hier aufzutreiben in Potsdam. Du wirst nicht so die Sachen nicht anbieten. Einkaufen willst du wissen? Mhm. Ja, also ich bin heute losgefahren, ne? Erstmal im Baumarkt, weil ich meine Wohnung gerade renoviere. Ja, und dann habe ich auf dem Rückweg gedacht, Mensch, ist ja heiß, gehst nochmal zu Famila, da ist immer so schön kühl, da kann man in Ruhe einkaufen und die Auswahl ist ja riesig. Warst du schon mal da? Nee, wohin? Famila. Hamila? Famila. Famila? Nee, nicht Famila, Famila. Famila? Ja. Ist das so ein Babyausstatter? Nein, das ist ein riesen Supermarkt. Ach, nee. Ja? Ja, nee, war ich noch nicht. Was denn nicht? Nee. Na, dann kennst du das auch nicht. Nee, kenn ich nicht. Und kennst du ein Kaufland hier in Potsdam? Nee, kenn ich auch nicht. Hm. Gut, jedenfalls ist es ein riesen Supermarkt, dann komme ich schon rein und so. Und dann, das Erste war, ich wusste nicht, braucht man da drin eine Mark für die Einkaufswagen oder nicht. Und komm, geht das weiter, dann komme ich da rein. Ah. Oh. Riesen Auswahl. Ich meine, das ist irgendwie echt so der Auswuchs und das Abgefahrenste, was es gibt, ne? Da kam es ja vor wie im Westen wahrscheinlich, wa? Nee, das haben wir im Westen ja gar nicht. Nee, naja, ich meine ja noch wie im Westen jetzt als Metapher. Als Metapher? Ja, also als eine fremde Welt, wo man eigentlich nicht hinkommt, von der man nur träumt, ja, im übertragenen Sinne. Naja, so, ich kam mir jedenfalls eigentlich mehr vor wie im Osten, weil so habe ich es im Osten kennengelernt, diese riesen Supermärkte, unglaublich, was du da alles kaufen kannst. Ach so, nee, da habe ich den Osten ganz anders kennengelernt. Und dann diese Atmosphäre, ja, ich gehe an den Kühlregalen längs, ne? Ah, oh, und schön, kühle Luft kommt raus, oder? Fächelt dir entgegen. Kondenswasser steigt da irgendwie hoch, ne, weil der irgendwie warm im Supermarkt und die Kühlen, das steigt da alles hoch. Und dann kommst du an so ein Haus, aus Holz extra gebastelt, jetzt für den Sommer. 2000, 3000, 4000 Tafeln Milka-Schokolade, extra mit so einer, wie soll man sagen, wie heißen die Dinge, die das kühl halten? Mit einer Klimaanlage für die Schokolade. Ein Haus mit einer Klimaanlage, dass die Schokolade nicht schmilzt. Was, Camilla, ist ein Ding, wa? Ist ja toll, sind ja fast amerikanische Verhältnisse, oder? Unglaublich. Super. Und also mein ganzes, der ganze Einkauf war eigentlich geprägt so mit dieser ständigen Entscheidung, ne? Kaufst du dies, kaufst du das, kaufst du spanische Tomaten, obwohl der Heilpraktiker dir gesagt hat, kauf sie nicht. Kaufst du holländische Tomaten? Ach, der Heilpraktiker sagt, man soll keine spanischen Tomaten kaufen? Naja, soll ich dir auch sagen, warum? Ja, warum? Ja, der sagt, die Spanier, die würden unheimlich viel mit Kot düngen. Und das sollte ich mir nicht antun. Ach du Scheiße. Hast du auch nicht gewusst, oder? Nee. Willst du noch eine Weisheit von einem Heilpraktiker wissen? Ja. Ja. Das ist der aus Hamburg, der hat gesagt, man muss beachten, die Franzosen sind ein degeneratives Volk, denn sie ernähren sich destruktiv. Das muss man beachten, sagt er. Inwiefern ernähren die sich destruktiv? Weil die das so richtig alle so wegessen? Soll ich dir ehrlich was sagen? Ja. So entlässt er mich auch, dass ich mich dann immer oft frage oder immer öfter. Ja, sag mal, wie meint er denn das jetzt? Ja. Er hat auch gefragt, man wohnt in einer Dachwohnung. Ich sag ja. Sagt er, auch das muss man bedenken. Ja, und so ist der Mann. Aber eigentlich ist es eher so ein Verunsicherungspraktiker dann, oder? Ja, also ein bisschen. Ja, also der soll ich was sagen? Der Mann hilft. Also mir hat er wirklich schon geholfen. Na, ich hab dir eher den Eindruck, der macht dich fertig. Du gehst wahrscheinlich hin als gesunder, selbstbewusster, spanische Tomaten essender junger Mensch, hast keine Probleme, ja, und kehrst wieder in tiefe Lebenskrisen. Nee, nicht als Duckmäuse, nee, aber kehrst wieder als in tiefe Lebenskrisen gestürzter junger Mann, der von daher dann immer das Gefühl hat, er braucht unbedingt die Hilfe eines Heilpraktikers. Das ist was dran, das spiegelt sich ja auch in meinem Einkaufsverhalten wieder und dass ich mich so gar nicht so recht zurechtfinde. Der versucht dich vielleicht abhängig zu machen, süchtig von seiner Existenz. Der ist vielleicht kurz davor, eine Sekte zu gründen. Und du musst ihn dann immer anbeten und ihm die Füße küssen vielleicht bald. Und dir die Haare abschneiden. Ich muss ihm eins zugutehalten, er ist ein relativ würdiger, älterer Mann, so von etwas an die 80 Jahre, und dem traue ich. Also solche, ach so. Weißt du, ältere Leute, wenn die eine gewisse Würde haben, machen die ganz fiesen Dinger, machen die ja nicht mehr. Ne? Ach so, stimmt. Also, hast du öfter mit dem zu tun? Na, hast du jetzt selber auch was so heilpraktische Sachen betrifft, schon ein bisschen was gelernt? Mir tut total mein Kreuz weh. Aber schon 3 oder 4 Tage. Da kann ich nicht helfen, aber eins habe ich kennengelernt, muss ich wirklich sagen, die Homöopathie, mit dem die meisten Heilpraktiker arbeiten. Die hat eine Sache hervorgebracht, die ist, denke ich mal, nicht so bekannt, aber die ist wirklich unglaublich. Wenn man mal so einen richtigen Kater hat, ne? Ja. Wenn man ein bisschen was getrunken hat, kennen wir, glaube ich, alle. Da gibt es wirklich ein homöopathisches Mittel gegen. Dann nimmst du so 10 kleine Kügelchen am nächsten Morgen, und wenn es dann noch nicht besser ist, dann in einer halben Stunde nochmal 10, und das Zeug, das wirkt. Aber eigentlich ist ja Gleiches mit Gleichen. Im Grunde müsste man dann einen hochverdünnten Schnaps trinken. Ja, aber schön also schütteln. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn du also kein Kater hast. Ja, so blauer Würger, aber die 10. Wenn du keinen Kater hast und diese Kugel nimmst, dann kriegst du einen. Also das bestimmt schon. Das ist schon Gleiches mit Gleichem. Ah ja, und jetzt sehen wir aber eure Vergnügungen dann in großen so aus, dass ihr dann abends, wenn ihr mal richtig über die Stränge schlagt, so 20 so eine Kügelchen nehmt, von dem man einen Kater kriegt. Und dann am nächsten Morgen zum Heilpraktiker, und dann kriegt er nochmal 10 von den Kügelchen, dass der Kater wieder verschwindet. Genau, und er verbietet uns die spanischen Tomaten. Super. Super. Und sind alle zahlt die Kasse? Nee, zahlt er nicht. Zahlt er nicht? Ach, das ist ja ärgerlich. Bei mir als Student macht er einen guten Preis. Ah ja. Ja. Ach, nur ist der Mensch, ist ja so weit weg. Ich würde auch ja nochmal zu so einem schönen Heilpraktiker gehen. Ja, ach. Einem alten, erfahrenen. Ach man, sei mal lieber froh, dass du nicht so eine Sorgen hast wie ich. Nee, ich hab doch Rückenschmerzen. Ja? Ja. Aber jetzt schon 3 oder 4 Tage hintereinander. Machst du auch ein bisschen Sport? Nee. Das ist klar. Wenn ich jetzt ja gesagt hätte, hättest du auch gesagt, das ist klar, Sport führt zu Rückenschmerzen. Ich hab mal gefragt, was für einen Sport du machst. Ach so. Aber also, klar ist es nicht. Das war natürlich schon ein bisschen eilig von mir, muss ich dir recht geben. Ja, ja. Aber ja, muss man sehen, also so ein bisschen, wenn man sich so. Dabei sollt ihr doch von der Küste her eigentlich eher maulfaul sein, oder? Naja, also ich bin vielleicht bin ich ja so ein bisschen hergekommen, weil damit ich so meine Ergüsse, meine sprachlichen Ergüsse auch mal loswerden kann. Vielleicht. Ach so, weiß ich jetzt, wie alt bist du? Na, 25. Über 25 Jahre eine Menge in dir angestaut hat. Ja, klar. Und du jetzt quasi dir eine Gegend gesucht hast, in der du dann loswerden kannst. Und ich habe auch noch die Sendung dafür gefunden. Du hast es ja vorhin selber ausdrücklich so formuliert, dass du sagst, wenn ihr randvoll seid, ne, mit Gelaber und wenn ihr loswerden wollt, dann könnt ihr das. Und dann hatte ich auch drei Geschichten anzubieten. Das ist toll. Du bist, glaube ich, wirklich der Erste, der wirklich irgendwie so richtig prall ist. Voller irgendwie toller Geschichten. Ah, siehst du. Aus dem Nordischen. Also, aber eigentlich, ich finde es schade, dass du nicht so ganz diese Arztgeschichte hören wolltest, weil die ist eigentlich so... Ach so. Das ist echt eine Kuriosum. Ach, Lars, du. Lars? Ja. Da hätte ich gerne noch mal eine Bitte. Willst du mir nicht noch mal die Arztgeschichte erzählen? Ach, da bin ich ja richtig so, ich möchte fast sagen, ein Jeeper drauf. Das hast du jetzt aber auch genau richtig eingefädelt, ne? Das hast du genau richtig gemacht. Ja. Also ich lasse die Kurzversion, wa? Ja. Ja. Im Grunde könnte man mich ja eigentlich auch im Grunde wie ein Heilpraktiker sehen, oder? Ja. Aber eben als Radiosendung. Kriegst du meinen Tinnitus weg? Wie? Kriegst du meinen Tinnitus weg? Wo ist denn der? Jetzt habe ich dich gekriegt, wa? Nee, du sag erst mal in Hofburg. Na guck mal, ich meine, es ist jetzt gar nichts Negatives oder kein Vorwurf, aber es war auch mal interessant, dass du mal was nicht weißt. Nee, aber, ja, das, naja. Tinnitus? Finde ich aus meiner Perspektive ist eher doof. Ja, ich meine, gut, ich will dir auch nicht bloßstellen, es hört auch, glaube ich, kaum jemand zu um diese Zeit, oder? Sag mal, spinnst du? Die hören alle zu. Oh. Klar. Und du weißt doch, also du könntest ja, wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, dass alle Sprechfunkhörer jetzt mal eine Kerze ins Fenster stellen sollte, dann könntest du die aus dem Weltraum mit bloßem Auge würdest du Berlin Brandenburg sehen können. Ja, das war mir nie so bewusst. Wie sonst nur zu New York, Mexico City und die chinesische Mauer, die große Mauer. Ja, ist die so beleuchtet, ja? Nee, aber die kannst du mit bloßem Auge sehen. Das ist das einzige menschliche Bauwerk. Ja, richtig. Ja, und das zweite menschliche Bauwerk ist quasi Sprechfunk. Oh ja, aber nur wenn es beleuchtet ist, ne? Also die Sendung beleuchtet, kannst du aus dem All mit dem bloßen Auge sehen. Ja. Also Arztgeschichte, also ist auch egal, Tinnitus hin und her, Arztgeschichte, okay? Tinnitus hin und her, wo ist er denn nur? Na, auf dem rechten Ohr. Na, siehst du. Na, hätte auf dem linken sein können. Ja, hätte er sein können. Na, siehst du. Insofern war schon richtig, an welchem Ohr hast du den Hörer? Am rechten. Am rechten? Ja, ja. Am tinnitalen. Am tinnitalen Ohr habe ich den Hörer. Ja. Ja. Und jetzt möchtest du, dass der Tinnitus endlich verschwindet. Ja, also wenn du das kannst, aber ich schätze, man hast du auch so auf die Ferne nicht so die Möglichkeit. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, dass du mit dem Telefonhörer mal voll rufschlägst, oder dass ich aufs Mikrofon schlage. Aber jetzt ist, glaube ich, das ist natürlich ein hochkompliziertes, hochsensibles Mikrofon. Ja, tu mir das macht erstens irgendwie Geräusche und ist auch teuer. Ach, tu mir auch den Gefallen nicht, weil ich glaube, das würde nur schlimmer werden da. Und ich brauche ja meine Ohren auch noch. Ne? Ja. Aber pass auf, Arztgeschichte, weil ich muss ja irgendwann auch knacken, ne? Das ist ja irgendwie jetzt schon auf die Eins, geht das zu? Ja. Ah, okay. Also, ich war kurz krank in Berlin und dachte mir, ich gehe zum Arzt. Und unten bei mir in der Straße ist das Arztschild angeschlagen, Ivan Peralcic. Und ich denke mir, prima, das passt ja, klasse, da gehst du um 16 Uhr erstmal hin, du brauchst nicht weit wandern. Da werde ich da erstmal von so einer, ich möchte sagen, etwas abgenutzten Vorzimmerdame, nicht richtig weiß, mehr so grau, gelb, irgendwelche Empfang. Ja. Das einzig Moderne, was es da im ganzen Vorzimmer gab, war dieses Kartenlesegerät. Alles andere war also uralt. Und dann werde ich erstmal in ein riesiges Wartezimmer gestopft, wo rundherum richtig finstere, braune und graue und fürchterlich grüne Sperrmüllsofas stehen und alles voll mit Leuten. Und das waren alles, sagen wir, so Typen dunklerer Hautfarbe. Ja. Na, also irgendwie Balkan oder wo die herkamen. Also alles mit dunklerer Hautfarbe jedenfalls. Ich war da relativ fremd. Ich bin ein echter Blondie, irgendwie mit blauen Augen und so. Ja, und ich saß da und war und guckten die alle an. So richtig im Familienclan waren die alle da, wie man es bei uns gar nicht mehr kennt, nicht? Also wenn einer aufgerufen wurde, ging gleich die ganze Horde rein, ne? Und dann war neben mir so ein 12-Jähriger, der schmierte immer seine Popel in die Ritze des Sofas, also in die Ritze zwischen uns und so. Mhm. Und es war eine stickige, fürchterliche Luft da. Und ich denke mir, das ist doch keine Arztpraxis. Und dann irgendwann werde ich aufgerufen und gehe in das Besprechungszimmer von dem Arzt. Mach die Tür auf und dann sehe ich, also das muss man sich jetzt so ein bisschen wie im Film vorstellen, langer Gang, am Ende ein riesen eichener Schreibtisch, dunkles Zimmer und ganz am Ende sitzt diese Gestalt in Weiß. Ach, riesige, Frankenstein. Ja, riesige, herablodernde, wallende Haare in so einem gelb-grau. Auf dem Tisch ein Aschenbecher. Kennst du die großen Kristallaschenbecher? Ja. Ganz großen. Ja, also ein sympathischer Arzt, der raucht, du. Du, voller Berg mit Kippen und er gleich die Kippe auch in der Hand. Unterm Tisch diverse gläserne Gefäße in Tüten verpackt, irgendwie ganz undefinierbar. Und da hast du aber erstmal schön einen Asthma-Anfall simuliert? Nee, brauchte ich nicht. Ich war zu damals noch selber Raucher und da habe ich das sehr genossen. Ah ja. Aber also kannst du dich auch ein bisschen geschockt, weil ich schon, weil der ganze Arzt war irgendwie ziemlich gelb und schmierig. Und dann gehe ich dahin, setz mich hin und sag guten Tag und dann die Stimme, guten Tag. Ich sag, ja, ich bin krank. Na, was heißt das denn, Junge? Also Erkältungserscheinung und ich muss eine Krankmeldung haben für die Uni und außerdem vielleicht mal ein paar pflanzliche Mittel, so wie ich drauf bin. Dann hat er gesagt, ich klopf dir mal ab. Und er ist um den Tisch geschlurft, aber habe ich gesehen, dass irgendwie sein Kittel also super vollgekleckert war mit, ich will es gar nicht sagen, mit was. Und hat er mir den Rücken abgeklopft. Hat allein mit dieser Diagnose, also mit dieser Untersuchungsmethode Rückenabklopfen festgestellt, dass ich dringend Antibiotika brauchte. Und dann sagte er mir, Chris, Antibiotika, wird alles besser. Und dann habe ich noch kurz gewagt, auf die Krankmeldung anzusprechen. Und dann meint er, wie lange, so in seiner Stimme, wie lange brauchst du denn? Ich sag mal ja so einen Tag. Und dann, du bist ein Narr, du bist ein Narr. Du kriegst bei mir 2 Wochen, kein Problem, wie lange willst du? Und dann hat er gesagt, ich brauche nur einen Tag. Und dann hat er mir irgendwie da 1,5 Wochen Krankmeldung aufgeschrieben. Und ich bin da raus und war vollkommen weg. Der hat mir wirklich härtestes Penicillin da aufgeschrieben für leichte Erkältungskrankheiten. Ei, ei, ei. Ich bin dann gleich zum nächsten Arzt. Das war so ein richtiger, in Anführungsstrichen normaler Arzt. Und der hat gesagt, naja, den Peralcic, den würde er schon kennen. Der macht normalerweise nur Schönheitsoperationen und eigentlich fährt er auch nur mit seinem 500er Mercedes SL oder was auch immer durch die Gegend. Ja. Ach, mit einem 500er Mercedes dann? Das ist ja dann doch wieder prima. Weißt du, so knallrot. Und dann vorne drin immer das Arztschild. Ich wusste natürlich, ich habe den Wagen dann ausfindig gemacht und der parkt immer in der Straße. Hat er immer in Berliner Straße geparkt, in der Dreusenstraße, wo immer Parkplatznot ist. Und der hat immer halt mit seinem Arztschild parken können, wo er wollte. Ne? Aber so ein richtiger Arzt war das eigentlich nicht. Es war eine, also dieses Bild, ich mache die Schiebetür auf, ja, und am Ende sitzt diese schmierige Gestalt mit lohenden Haaren und diese Stimme, das war irgendwie so filmmäßig, das war klasse. Ja, aber dann, ich meine, im Verhältnis zu Autos hat er dann doch offensichtlich. Naja, da hat er Geschmack gehabt. Ansonsten war ich neulich auch mal bei einem völlig untypischen Arzt, na? Bei dem auch eher so wahrscheinlich so Asylbewerber oder irgendwelche ausländischen Mitbürger quasi so das Vorzimmer füllten und das selber war auch ja keine Arztpraxis, sondern war eigentlich eher so eine eingerichtete Wohnung und eher selber so ein naja, oller so Russe. Ja, aber das war bei mir war das voll total sympathisch. Der kam erstmal an und sagte, ach, junger Mann, wollen Sie einen Kaffee haben? Und dann wurde ich da in die Küche gebeten und dann hat er angefangen, Kaffee zu kochen. Was man ja sonst bei Ärzten relativ selten hat. Und dann aber sehr aufmerksam behandelt. Ja, das hatte ich ja auch erwartet. Ich habe so gelesen, Ivan Peralcic. Da habe ich gedacht, das ist so der große, freundliche Ivan. Richtig, ja, so war bei mir war das genau der Fall. Hast du Glück gehabt. Ja, da habe ich voll Schweine gehabt. Wo waren das? Das Schönhauser Allee. Ne, woher? Mensch, ich bin seit 8 Jahren hier. Ich kenne das alles nicht. Ach so, ja, im Osten. Berlin. In Berlin. Ja, naja. Ach so. Ach, du wohnst in Berlin, wa? Ja. Naja, musst du auch vielleicht irgendwie so um die sozialen Kontakte irgendwie richtig am Laufen halten. Hey, jetzt ist aber au, da draußen ist schon ein Menschenauflauf, die drohen jetzt wieder das Studio zu stürmen. Kuttner, das war schön, nochmal mit dir zu sprechen. Ja. Ich muss auch knacken jetzt. Was heißt denn knacken? Das kennt ihr auch nicht, ne? Mein Freund René hier, der... Ach so, hier, zack, auf die Backe legen? Ja, genau. Ja, genau. Und jetzt wegsemmeln. Ja, du los. Ihr Fischköpfe müssen ein bisschen zusammenhalten, wa? Tschüss. Mach's gut, ciao. Mann, dann ist jetzt, muss ich wenigstens schnell nochmal, hallo, tschüss, hallo. Hallo. Hallo. Tschüss. Ja, hallo. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ach, Kinder, jetzt bringt's aber nicht viel anzurufen. Oder ob, Mario, willst du dich noch ein bisschen unterhalten mit den jungen Männern? Oh, nee. Der denkt, die Dreckarbeit soll Kuttner machen. Ich setz mich hier hin und mache einen schönen Angeber. Nightflight spielt nur flotte, olle, verstaubte Musik, die Kinder hören will. Und so ist dann schön. Ja, so leicht machen sich das manche Kollegen, während andere sitzen hier, arbeiten, unterhalten sich mit den Menschen, haben ein offenes Ohr und einen offenen Herz, ein offenes Herz und außerdem auch noch einen offenen Mund. Jetzt aber für... Eine offene Lunge. Du hast gleich eine offene Dings am Kopf oben irgendwo. Lass mich hier bitte meine Sendung schön zu Ende bringen, Kollege Neumann. Ja? Ach, jetzt betretene Gesicht, haha. Muss man nur mal direkt mal ansprechen, Kollege Neumann. Und dann muss ich nur meinen teuflischen Blick aufsetzen. Und schon schrumpft er auf die Größe von so einer Überraschungseifigur. Na, da möchte man aber einen schönen Schreck kriegen, wenn da auf einmal ein Kollege Mario Neumann drin ist. So, Kinder, tschüss. 4 Wochen lang kein Sprechfunk. Erholt euch schön. Ach, was soll der ganze Salms hier? Zeit von Antenne Mecklenburg-Vorpommern beendet. 1:04. I believe I can fly.